Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, also wir haben 20.41 Uhr und wir sind beschlussfähig. Das heißt, ich öffne hiermit die Vorstandssitzung vom 13.09.2012. Das Pad mit dem aktuellen Protokoll liegt vor. Gibt es dazu noch Ergänzungen? Guten Abend. Na. Hört man mich? Ja. Juhu. Guten Abend. Wer schreibt mir da gerade in der Uhrzeit rum? Ich bin's nicht. Ich bin aber erst in 3-4 Minuten richtig da. Das ist das erste Mal, dass ich zu Hause sitze gerade. Kein Problem, wir legen schon mal los. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Punkt, und zwar zum Protokoll vom 30.08. Hat das jeder gelesen? Nein. Aber ich vertraue euch da. Ihr habt das ja alle gelesen. Okay, dann machen wir heute die einfache Abstimmungsvariante. Ist jemand dagegen, das Protokoll vom 30.08. so anzunehmen? Gibt es Enthaltungen? Dann enthalte ich mich. Okay, dann ist das Protokoll mit einer Enthaltung angenommen. So, zwischendurch hat jeder noch die Möglichkeit, seine Berichte seit der letzten Vorstandssitzung da ins Protokoll reinzukopieren. Und ich würde vorschlagen, den Bereich Mitgliederstatistik verschieben wir auf den Zeitpunkt, wenn Steffi da ist. Ich kann es auch eintragen, also geht. Okay, dann wäre das ganz gut, wenn du die dann eintragen kannst, weil dann haben wir das weg. Dann sehe ich als nächstes hier Allgemeines, UG, Neues zum aktuellen Stand der Dinge. Da gehe ich mal davon aus, dass Carsten uns da eventuell weiterhelfen kann. Entweder du oder na hier der Michael ist auch da. Ich trage jetzt erstmal die Zahlen ein. Michael, kannst einfach mal erzählen, was Montag war. Genau, Michael, komm mal hoch. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich bemühe mich mal um größte Sachlichkeit. Bernd Schlömer war dort im Dicken Engel und hat mit uns das Thema kurz besprochen. Gibt eigentlich nur ein Fazit. Der Berliner Bundesvorstand ist gegen unser Projekt und möchte es nicht durchführen. Mehr gibt's dazu dann auch nicht zu sagen. Okay, nochmal nur rein verständnishalber, ich war nicht die ganze Zeit dabei, deswegen, es gab die Sache mit der Genehmigung, die da jetzt offen ist, die wir erfragen müssen, sollen, wie auch immer. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt im Nachhinein auf einmal dieses Genehmigungsverfahren eine andere Wertigkeit hat und das, was wir vorhaben, gar nicht genehmigungsfähig ist oder so. Aber korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Den Eindruck habe ich eigentlich auch. Dieses Genehmigungsverfahren hat es ja vorher so in der Form nicht gegeben. Zumindest habe ich es so verstanden. Also bitte immer sofort korrigieren, wenn ich was Falsches erzähle. Es ist scheinbar, so ist mein Eindruck, extra für den Fall hier gemacht oder konstruiert worden, weil es eben sowas noch nicht gegeben hat. Fakt war ja, dass dabei auf der Berliner Bundesvorstandssitzung die meisten Vorstände gar nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon klar. Kann aber aus den Worten von Bernd Schlömer, konnte ich entnehmen, dass, wie gesagt, man unseren will, es eigentlich auch gar nicht haben will. Über eine Nichtgenehmigung ist nicht gesprochen worden. Andererseits die Genehmigung, auf deren Basis wir das dann machen könnten, die ist auch mein Eindruck, gibt es noch gar nicht. Es gibt also kein Formular, auf dem man das irgendwie so korrekt eintragen könnte, um es überhaupt genehmigen zu lassen. Und was es bisher da an Genehmigungen gab, war ausschließlich für Sachen, wenn jemand Wein irgendwo verkaufen will oder Würstchen am Parteitag oder sowas. Das sind eigentlich die Genehmigungen, über die bisher geredet wurde. Es gab eine kurze Diskussion, ob die Paragraphen 24 und Paragraphen 7 der Bundessatzung sich widersprechen. Im einen darf ein Landesverband eine wirtschaftliche Tätigkeit übernehmen, im anderen nicht. Das war also auch weiterhin unklar. Also letztendlich hat Bernd Schlömer ganz klar gesagt, er unterstützt es nicht und er sieht es auch nicht, dass der Bundesvorstand das genehmigen wird. Carsten, korrigier mich bitte. Nö, brauche ich nicht. Er hat uns noch so ein Zückerchen hingeschmissen. Wenn es denn nötig sei, für den Bund es auszulagern, dann würde man, wie sagt er so schön, auf die Spezialisten aus NRW zurückgreifen. Bla. Ja, okay, also ganz ehrlich, für mich hört sich das wieder so an, als ob es da wieder um eine weitere Verzögerung geht, um ein Spiel auf Zeit, das Ganze irgendwie auszutrocknen. Es geht einfach darum, Bund will starten, Bund wird starten. Wir wurden zweimal, einmal von Seitix, keine Ahnung, warum er so konkret danach gefragt hat, und einmal von Bernd gefragt, ob wir das Projekt schon gestartet hätten, ob wir die UG schon gegründet hätten. Immer noch mit so einem kleinen Vermerk auf die Satzung. Da geht es wahrscheinlich darum, ob wir satzungsuntreu geworden sind, welche Folgen auch immer daraus für uns erwachsen sollten, keine Ahnung. Die haben wir dann verneint, dann war relativ schnell Ruhe. Aber es ist schon ganz klar, dass das Ziel ist, zu gucken, ob wir was gemacht haben, was gegen die Satzung ist, ohne jetzt erstmal konkret Konsequenzen zu nennen. Die wollen es nicht, die werden es nicht beschließen. Jetzt haben wir halt nur die Möglichkeit, die Rambo-Methode, Augen zu und durch, gründen oder sagen, Dankeschön, das war's. Und ja gut, wenn wir sagen, Dankeschön, das war's, dann ist immer noch die Möglichkeit gegeben, es trotzdem außerhalb mit anderen Mitteln zu machen. Das geht immer noch. Ich hätte noch eine kurze Information. Der Bund hat ein paar Sachen etwas konkretisiert. Der Fanshop wird an die Firma Get Digital outgesourced. Das heißt, die machen alles. Einkauf, Logistik, Versand und so weiter. Und unsere Mitarbeiter im Bund werden sich am Telefon um Kundenanliegen und Kundenbeschwerden kümmern. Das hat Thomas so gesagt. Das heißt, letztendlich ist das doch, verzeihe, wenn ich das jetzt so naiv sehe, aber das ist doch nichts anderes wie das, was wir bisher auch schon mit anderen Shops haben, die bereits Artikel mit dem Piratenlogo herstellen und produzieren, wo wir auch hoffen, dass sie uns irgendwann vielleicht eventuell mal daran beteiligen. Tja, das Problem bei der Sache ist, wissen wir nicht. Es gibt ja keine Unterlagen dazu. Da würde ich aber ganz gerne bohren. Und zwar, wenn die sagen, die arbeiten mit Get Digital, dann müsste es ja eigentlich Verträge geben. Und die würde ich wirklich gerne sehen, um einfach zu gucken, was machen die da. Ich vermute einfach, wir haben mit dieser Geschichte einer Firma die Lizenz zum Gelddrucken gegeben. Denn es wird hier niemand irgendeinen Preis hinterfragen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil nach wie vor die klare Aussage steht, Gewinn ist uns egal, wir wollen Umsatz machen. Umsatz zählt für die Parteienfinanzierung. Und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass es hier fachlich qualifizierte Leute gibt, die auch ein Interesse daran haben, dass wir auch möglichst günstig und vernünftig einkaufen. Das sehe ich also auch noch als Problem. Und abgesehen davon kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Get Digital speziell für die Piraten sich so tolle Sachen ausdenkt, wie wir sie uns selber ausdenken würden. Aber das nur ein Nebenaspekt. Ja, also ich persönlich habe jetzt im Moment einen ganz kleinen Knoten im Hirn. Und zwar haben wir für NRW ja gesagt, wir wollen das Ganze komplett außerhalb der Partei machen, aus den mehrfach genannten Gründen schon. Und der Bund hat ja immer darauf bestanden, das Ganze innerhalb der Partei zu machen. So, und jetzt geht der Bund hin und will das Ganze outsourcen an ein Unternehmen. Ich versuche mir gerade dieses Konstrukt vorzustellen und da habe ich echte Mühe bei, wie das funktionieren soll, dass Get Digital die Sachen so voneinander trennen kann, dass sie einmal quasi intern für die Piratenpartei arbeiten als interne Struktur und einmal ihren eigenen Betrieb am Laufen halten, der ja nun gar nichts mit der Partei zu tun hat. Erstens, es wurde gesagt, Get Digital gibt dafür kulanterweise ihren Teil von der Piratenpartei auf. Dazu muss man wissen, dass Get Digital Da habe ich nämlich mit denen mal geredet. Eigentlich überhaupt schon die ganzen Artikel der Piratenpartei, selbst das Simpelste zurückgefahren hatte, nämlich die Fahnen 2x3 Meter, 1x1,5 Meter zur NRW-Wahlkampfzeit, arge Schwierigkeiten, das Zeug zu bekommen. Die haben schon Ausverkauf oder Abverkauf unserer Ware gemacht, weil sie wohl nicht mehr so wirklich dran glaubten, dass das Zeug läuft. Wir mussten einen Monat auf diese Fahnen warten, bis die wieder da waren. Das ist das Erste. Das ist ja nur ein ganz, ganz weiter Nebenschauplatz. Das, was der Bund gesagt hatte in Form von Bernd und ein bisschen korrigiert von Thomas oder Tom, ist, dass das Get Digital nicht alles übernimmt, sondern sie würden Logistik, Beschwerdemanagement und noch irgendwas würden die übernehmen und in der Partei bei uns würde Face-to-Customer bleiben. Das heißt, da sitzen dann zwei, drei Leute, die machen dann so einen, ich weiß gar nicht, Callcenter-artigen Betrieb von uns und würden dann quasi den Kontakt zu den Mitgliedern und wahrscheinlich auch zu den Einkäufern halten. Das heißt, der Bund wird jetzt sagen, das ist kein komplettes Outsourcen, das ist etwas, was nur logistisch rausgeht, das, was sie nicht leisten können. Michael wird jetzt sagen, das weiß ich, wer die Logistik macht, macht auch den Einkauf. Richtig, Michael? Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Ich weiß. Ich will es halt nur differenzieren. Also uns wurde halt in dieser Mammelkonferenz nur gesagt, Logistik und Beschwerdemanagement. Die Kaufleute wissen, was daran hängt. Wir können aber jetzt nicht von unserer Seite aus behaupten, dass alles nach Get Digital ausgesourced wird. Das ist halt, was wir jetzt nicht tun sollten. Was wir uns dabei denken oder wenn wir es weiterdenken, dabei rauskommt, ist ganz klar, ist es einmal da, wird es da bleiben. Oder Michael? Ja, das sehe ich auch. Wobei ich glaube schon, dass rein fachlich der Laden gut ist. Aber naja, es ist halt was anderes, als wenn wir es selber machen. Aus den bekannten und genannten Gründen. Ist denn im Bundesvorstand überhaupt bekannt, dass es den Shop der Klabautermann gibt? Nein. Dann sollten die das mal schleunigst erfahren, oder nicht? Und was würde das ändern? Dass zum Beispiel noch jemand irgendwie im Rennen ist, der außer Get Digital schon Piratenzeug verkauft hat. Ja, aber es gibt ja auch Shops in Thüringen und in Stuttgart und was weiß ich noch. Hier die Blue Montex und 3D Supply. Also 3D Supply ist ungefähr genauso lange im Geschäft wie Get Digital. Jo. Aber das interessiert die auch gar nicht weiter. Also das ist, glaube ich, auch nicht das Hauptding. Die haben, bei Get Digital ist es wohl so, die sitzen oben in Schleswig-Holstein, Kiel, glaube ich, das sind auch angeblich wohl Piraten, die da drin hängen. Also die diesen Laden betreiben. Wenn das so ist, wird wahrscheinlich deswegen die Wahl auf die gefallen sein. Also, ich habe ja auch persönlich überhaupt gar kein Problem damit, wenn der Bund jetzt sagt, okay, die wollen das jetzt da so machen und gut. Ich glaube, dass der Bund deshalb so auf Zeit spielt und versucht, uns hier auszutrocknen mit unserer Idee, weil sie die Befürchtung haben, dass wir letztendlich das bessere Konzept haben und das dann auch besser läuft. Und das finde ich, ist eine relativ schufelige Geschichte. Und deswegen wäre mir das auch wichtig, dass wir wirklich da nachfragen nach den Verträgen, die da zwischen dem Bund und Get Digital geschlossen werden oder worden sind, um das Ganze da auf die Schiene zu bringen. Das ist ein ureigenstes Thema. Da geht es um das Thema Transparenz. Da haben wir hier ganz heftig ja auch Widerstand gehabt, was unseren Shop betraf. Und da ist es unser gutes Recht, finde ich, wenn wir da auch an den Bund herantreten und sagen, bitte, wir wollen die Sachen wieder schön sehen. Wundert mich eh, dass die Basis noch so ruhig ist, weil das Ding ist so intransparent. Das stinkt wirklich. Ja, das wäre das Nächste, dass man im Grunde genommen wirklich auch mal hingeht und mal aufzeigt, wo da welche Probleme liegen. Ja, also wo das ganze Ding da intransparent ist. Und weil das kann es ehrlich gesagt nicht sein. Okay, jetzt haben wir Sprechen, da haben wir die Leute drin, C4, bitte. Flo. Okay, nächste. Ja, wenn keiner spricht, mach ich. Ich wollte nur wissen, dass Get Digital diesen, ich sag mal, Auftrag bekommen habe. Gab es da irgendwie eine Ausschreibung, dass sich die Leute bewerben konnten? Also hätte der Klabautermann überhaupt die Möglichkeit gehabt? Oder ist das einfach auf kurzem Dienstweg, weil man sich kannte, vergeben worden? Ist darüber was gesagt worden? Nein. Wissen wir nicht, ist gänzlich unbekannt, wie es zustande kam. Es ist nur zu erahnen, weil, und ich weiß, im Podcast bei euch, ich weiß das gar nicht, irgendwo hatte Tom angefangen zu erzählen, dass es da Gespräche geben würde mit irgendwem und sie das noch nicht genau sagen können. Ich vermute mal, nur Vermutung, dass es diese Gespräche waren. Jemand noch sprechen möchte? Waco? Ja, sehr gerne. Also erstmal Black Pirate und Carsten, ich bewundere eure Kontenance bei diesem Thema. Ich habe echt schon einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, nicht wirklich gesehen worden. Korax hatte gestern Nacht oder heute Morgen eine E-Mail weitergeleitet von Swornhild. Ich habe da einen Kommentar zu hinterlassen bezüglich Intransparenz. Ich finde das ganze Ding eine absolute Unverschämtheit. An der Aussage freut es mich, dass es langsam beginnt, dass es verstanden wird, was da wirklich läuft. Nämlich, dass wir keine Informationen bekommen. Wir haben immer noch keine Zahlen bekommen, wie der angebliche Businessplan aussieht. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach sehr kurz vor knapp sein. Also das heißt, Businessplan, vielleicht eine Woche, zwei später, dann die Eröffnung des Shops. Also das ist, naja, ich erspare mir jede Kommentierung. Also zum Thema Contenance, vielen Dank für das Lob. Es fällt mir nämlich auch gar nicht so leicht. Sehr gerne. Aber ich habe mich heute Abend echt bemüht und gedacht, ich bin heute Abend mal ganz brav. Ich habe jetzt ja zwei Tage ein bisschen Zeit gehabt, mich mit dem Thema gedanklich nochmal zu befassen. Ich sage nochmal in aller Deutlichkeit, das, was der Bund dort tut, ist eigentlich nichts anderes, als wir es machen. Ob ich einen Shop outsource an einen Logistiker, dem den gesamten Einkauf übertrage und alles, oder ich gebe es an eine Firma, die man dann aber selbst gründet und die man selbst unter Kontrolle hat. Rein sachlich sehe ich da nicht so wirklich den Unterschied. Es ist, und das sage ich in aller Deutlichkeit, ein herrliches Stück Industriespionage, was leider nicht in der freien Wirtschaft spielt, sonst hätte ich hier andere Seiten aufgezogen, das kann ich euch sagen. Also was mir einfach total missfällt, ist, wenn ich lese Infoblatt und Bewerbung kann ich anfordern unter E-Mail bla bla bla, sowas gehört meines Erachtens ins Wiki. Es wird von Gutachten gesprochen, was ich als Basispirat jetzt immer noch nicht lesen darf und das ärgert mich einfach fürchterlich. Ja, weil ich es als empfangender Vorstand nicht ins Wiki laden darf. Du kannst es bei mir anfordern, die Erlaubnis habe ich. Schreib mir eine E-Mail, ich darf es dir weiterschicken. Aber schreib mir bitte nicht alleine. Okay, Carsten, dann möchte ich das bitte gerne auch sehen, weil ich habe es ja bis jetzt auch noch nicht sehen dürfen. Ach, ich würde es auch gern sehen. Juhu, das wäre ein toller Verteiler werden. Ja, wir können es dann auch unter der Prämisse nicht ins Wiki zu laden, auch untereinander weiterverteilen. Ich schicke denen, die mir sagen, sie möchten es haben, schicke ich es an. Ja, ich auch bitte. Auch. Danke. Ich würde jetzt gerne trotzdem noch um einen Punkt bitten. Ich weiß, dass ihr euch schwer tut, hier gegen den Bund Stellung zu beziehen und eventuell eine Entscheidung zu treffen. Aber ich bitte, wenn es eine Entscheidung gibt, und wir müssen ja irgendwann mal eine treffen, diese nicht mehr lange rauszuziehen, weil irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, noch hinterher zu stolpern. Wenn wir jetzt anfangen, kommen wir ungefähr zum gleichen Punkt wie der Bund. Die wollen Anfang November starten. Das würden wir auch noch schaffen. Wenn wir es nicht entscheiden, humpeln wir hinterher. Das macht dann auch sowieso keinen Sinn mehr. Also ich habe für jeden von euch Verständnis, der sagt, nee, ist mir zu heiß, will ich nicht. Aber ich bitte einfach innerhalb der nächsten 14 Tage um eine Entscheidung, pro oder contra. Darf ich da mal kurz anmerken, dass wir eigentlich schon längst eine Entscheidung haben und ich irgendwie überhaupt nicht verstehe, was wir jetzt noch entscheiden sollen. Naja, du entscheidest jetzt quasi, ob du dein PHV mit offenen Augen in Empfang nimmst, sozusagen. In jeder Vorstandssitzung, oder was? Wenn wir es entschieden haben. Das, was ich eben sagte, wo wir da explizit nachgefragt wurden, ob wir dieses Ding schon durchgezogen hätten, bezog sich auf die Satzung. Was daraus folgen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich stehe weiter zu der Geschichte. Ich kann halt nur jedem sagen, es kann passieren, wenn wir das Ding durchziehen, dass die mit irgendeiner Scheißnummer kommen und sagen, ihr habt gegen die Satzung verstoßen. Das will ich nur damit sagen. Ja, dann müssen wir halt in dem Falle schauen, ob dieser Punkt in der Satzung überhaupt rechtlichen Bestand hat. Also ich und der Arndt unterstützt das schon. Ich will in Bochum den 24er raushaben. Fertig. Ende aus Mickey Maus, da ist die Argumentation weg. Das Ding hat eh nichts drin zu suchen. Dann ziehen wir es halt raus. Und da suche ich halt in NRW ganz offen im Moment auch die Unterstützung. Ja, meine Unterstützung hast du. Ja, meine auch, aber ich würde jetzt in dieser Sache eher uns in der Position sehen, dass wir versuchen, 3D-Supply oder die Rolle von 3D-Supply zu übernehmen. Oder die Rolle vom Klabautermann. Ja, mit dem Klabautermann-Shop natürlich. Da habe ich jetzt, oder war das jetzt Get Digital? Ich komme durcheinander. Also Get Digital ist jetzt der Partner quasi vom Bund. Ja, der muss weg. Also ich sehe übrigens auch so, es gab eine Entscheidung für diesen Job, aber unter dem ganzen Tralala, den der Bund jetzt veranstaltet hat, weiß ich eben nicht, ob diese Entscheidung rein sachlich noch steht. Also ich persönlich sehe einem PAV mit großer Spannung und herrlichem Vergnügen entgegen. Also wenn die Piratenpartei, wenn der Bund aufgrund so einer Geschichte Leute aus der Partei schmeißt, ja, dann ist doch prima, dann brauche ich nicht selber austreten. Ja, ich würde das auch sehr spannend finden, wenn der Bundesvorstand hier den zumindest ein Großteil des NRW-Vorstandes dann während der Amtszeit aus der Partei wirft. Das wäre schon lustig, aber mir wurde ja schon gesagt, dass das nicht passieren wird. Allerdings können wir damit rechnen, dass wir dann auf dem Bundesparteitag keinen Stand haben. Ich habe schon mal gesagt, ich stelle mich vor die Halle, kein Problem. Ach ja, Stand. Stand ist sowieso, genau, war auch noch eine ganz tolle Geschichte. Der Hallenbetreiber hat wohl gesagt, es gibt nur einen Platz für einen Stand, einmal Piratenpartei. Und hat Sven etwas, glaube ich, geschrieben, dass wir dann quasi nicht als Piratenpartei zählen würden, sondern wir müssten sozusagen uns einen Standplatz, ja, mieten, nenne ich es jetzt mal. Ich möchte nicht kaufen sagen, ich möchte sagen mieten. Und müssten dafür quasi bezahlen. Ich war nicht sogar noch, wir mussten auch noch einen zweiten Antrag stellen, wo wir genau diesen Platz überhaupt beantragen. Ne, Michael? Ja, aber das wäre im Budget und ich würde das gerne machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann stellen wir uns vor die Halle, kein Problem. Ja, ja, aber was ich damit sagen will, sie schmeißen einem in jeder Lage Knüppel zwischen die Beine, auch wenn es um diesen Stand da geht. Wie wollen wir denn jetzt weiter verfahren? Wollen wir nochmal 2 Wochen warten oder sollen wir jetzt nochmal hochoffiziell über das Ding abstimmen, ob wir das jetzt machen wollen oder? Ich bin dafür, diese Abstimmung zu verschieben, bis Steffi da ist. Ja, gut, ja. Ich auch. Ja. Sie möchte da nämlich auch unbedingt noch was zu sagen. Okay. Können wir das Thema vielleicht später nochmal aufgreifen? Ja, das wollte ich jetzt auch gerade vorschlagen, dass wir das Thema später nochmal aufgreifen und inzwischen nochmal mit den anderen Punkten weitermachen. Jupp. Okay, dann wären wir jetzt bei den Anträgen an den Vorstand. Da hätten wir den ersten, das ist der 62811 Pavillon. Die Antragsteller beantragen Freigabe von 275 Euro aus dem Budget des Kreises Ennepe-Ruhr für ein Pavillon. Das ist doch ein VKV-Antrag, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Das heißt, dass kann über einen Schatzmeister direkt abgesegnet werden. Ich glaube, 25 Euro zu viel. Moment, der kostet nur 250. Im Antrag das Budget sind 275 Euro. Da kommen wir nicht dran vorbei. Okay, ich verstehe es im Moment gerade nicht. Also, die haben nicht genügend Budget. Nein, der Antrag lautet auf 275 Euro. Unsere Grenze, dass Steffi das alleine machen kann, sind 250 Euro. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also müssen wir das doch hier abstimmen. Okay, gibt es jemanden, der gegen diesen Antrag stimmt? Gibt es Enthaltungen? Dann haben wir das Ding hier einstimmig angenommen. Ich würde mich enthalten. Ach. Das Thema Pavillons kann ich noch kurz sagen. Ich bin an dem Lieferanten dran. Ich hatte auch schon Anfrage für Angebot geholt, weil es gibt noch die Nachfrage, dass jemand auch diese Platten haben möchte, die Gewichte, weil die sind nämlich nicht in den 275 Euro mit drin. Und ansonsten nehme ich den jetzt einfach dann dazu, weil auch Duisburg hatte mich angesprochen, die werden auch einen anschaffen wohl, über Spenden finanziert. Dann hätten wir jetzt schon 4 weitere. Ja. Ah, hallo Steffi. Hey Steffi, ist das nicht cool, Steffi? Wir haben gerade die UG beschlossen. Wird gegründet morgen. Toll, was? Steffi ist vor Schreck ohnmächtig geworden. Wäre ich auch. Okay, sollen wir Steffi noch eben das Pad zuschicken? Wer zu spät kommt, spielt nicht mit. So, ich mache jetzt einfach mal den nächsten Antrag, und zwar ist das der 62598, Versand- und Verpackungskosten für die Versendung von Mitgliedsausweisen. Da geht's darum, die Dinger zuzustellen. Und da geht's, genau, das ist angelehnt an den Antrag von Carsten vom 25. Die letzten Ausweise da nochmal per Post zu verschicken. Hatten wir nicht einen gesamtparteienlichen Antrag für genau das? Nee, wir hatten den auf die Landesebene gezogen. Daneben hatten wir den für Wuppertal schon ähnlich abgestimmt und der müsste jetzt aus Lippe sein, ohne ihn zu sehen. Ja, der ist aus Lippe. Ja, dann würde ich jetzt hier das Ding einfach zur Abstimmung stellen. Gibt's jemanden, der gegen diesen Antrag ist? Nur mal rein formell, wie war das denn? Müssen uns nicht Finanzanträge nicht von drei Leuten kommen? Es geht hier um Landesbudget. Ach so. Okay, gibt's denn Enthaltungen? Ich bin noch nicht da heute, das wird ganz, ganz schlimm mit mir. Nein, ich enthalte mich diesmal nicht. Dann sind wir einstimmig dafür. Dann haben wir hier einen Finanzantrag 62 3x9, zweite Reisekostenerstattung für eine Liquid-Feedback-Schulung und zweckgebundene Spende. Das ist die Sache für Till Neuhaus. Gibt's da jemanden, der gegen diesen Antrag ist? Ja, und zwar begründet. Okay. Wir haben ein Budget dafür aufgemacht. Stimmt. Das heißt, der Antrag muss umformuliert werden auf das Budget. Der Antrag braucht nicht gestellt werden. Oder so. Der wird einfach abgewiesen. Und das Budget wird gut geschrieben. Oder wie, oder was? Genau. Er reicht die Fahrtkosten, den Reisekostenantrag ein und hält dort fest, wo das Geld hingehen soll. Entweder sein Konto oder hier halt auf irgendein Buchungskonto. Till, bist du da? Nee, aber Steffi. Kannst du ihm was sagen? Du meinst mich jetzt? Nein, Steffi, nennst es da. Till sehe ich nicht. Also im Prinzip bräuchte er doch nur die Reisekostenabrechnung einzureichen. Ja, richtig. Ja, dann schreibe ich ihn an. Ich habe das Ticket eh noch bei mir in der Sitzungskommission. Du bist ein Schatz. Behauptet mein Mann auch immer. Okay, dann ist der hier jetzt abgewiesen und geht dann eben mit dem Hinweis an ihn zurück. Dann haben wir einen Antrag 62947, Mittel für ein Lagerraumbüro. Die Piratenpartei Hochsauerland bittet den Landesvorstand der Piratenpartei Hochsauerland, finanzielle Mittel in Höhe von 100 Euro monatlich für einen Lager- und Büroraum zur Verfügung zu stellen. Das Budget soll die Kosten decken, die nicht durch zweckgebundene Spenden gedeckt werden können. Mittel, die nicht in Anspruch genommen werden wurden, gehen zurück an die Kasse der Piratenpartei NRW. Das ist, glaube ich, jetzt innerhalb von kurzer Zeit schon der zweite oder dritte Antrag, der in diese Richtung geht. Stimmt das? Nee, das ist... Nee? Das ist immer derselbe, glaube ich, weil das war in so einem Paket drin, wo wir alles andere durchgestimmt haben und zugestimmt haben. Und also Samstag ist deren Sommerfest übrigens. Und das haben wir da rausgetrennt, weil wir da noch mal extra drüber sprechen wollten. Ja, da hat die Steffi extra reingeschrieben, das bitte heute in die Sitzung rein. Ja, aber ich muss auch zustimmen, wir hatten ähnliche Anträge zu Mietunterstützungen schon mal. Ja, das war das, was ich im Kopf hatte, ja, genau, diese Sache mit den Mietunterstützungen für Büroräume und so weiter. Ja, genau. Also ich bin dagegen, aus den Gründen, dass wir das dann auch allen anderen zugestehen müssen. Genau, das haut einfach von hinten nicht hin. Naja, wir haben einfach schlechte Erfahrungen im Moment damit gemacht. Ja, und 1200 Euro im Jahr übersteigt bei weitem das finanzielle Mittel- und Budgetrahmen vom Hochsauerlandkreis. Ja, also dem muss ich zustimmen. Also das ist leider eine Sache, die wir derzeit so nicht machen können. Also ich stimme euch da voll zu. Ja, ich auch. Allerdings hatte ich ja ins Liquid Feedback irgendwie was eingestellt, wo es halt eben darum ging, dass wir eine Geschäftsstelle machen wollen. Nicht Geschäftsstelle. Sag mal einer schnell. Lager. Ja, nee, da kommen wir. Nein, es geht schon um Geschäftsstellen, um mehrere. Genau, ja. Also ich hatte da eine Initiative eingestellt, wo ich auch die Münsteraner gebeten hatte, die Gegeninitiative zu stellen. Und zwar geht es da um eine Landesgeschäftsstelle zentral in NRW. Das ist gerade in Diskussion. Ich kann mal eben das hier reinstellen. Augenblick. So, das ist also die Initiative. Es geht darum, dass wir, also die eine Variante ist, wir machen eine Landesgeschäftsstelle. Und die andere Variante, das ist schon länger in Bearbeitung oder länger im Reifen der Gedanke, dass man eine zentrale Landesgeschäftsstelle mit mehreren Satelliten macht, diese Satelliten dann gleichzeitig als Büros und Lagerräume mitverwenden kann in den Regionen. Das vielleicht nur mal so in den Raum gestellt, wer sich damit beschäftigen möchte, der möge das da im Liquid Feedback tun oder vielleicht gibt es ja auch schon Anmerkungen dazu. Ja, dass wir das trotzdem jetzt nicht annehmen sollten, weil ja noch gar keine Entscheidung gefallen ist. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also. Ja, genau. Also wir sollten da jetzt nicht vollendete Tatsachen irgendwo schaffen, sondern eben schauen, wie diese Abstimmung da abgelaufen ist. Ja. Sehe ich genauso. Und wenn es dann zu dieser Geschichte mit den Satelliten dann eben kommt, könnte ich mir vorstellen, dass das dann ausgeschrieben wird, wer denn da zum Satellit werden kann und wer nicht. Ja, und vor allen Dingen in welchen Bereichen, damit wir die auch vernünftig verteilen, ne? Richtig. Mag der Flo was dazu sagen? Ja, ich würde an dieser Stelle gerne mal auf die Situation hier hinweisen. Dadurch, dass wir im Hochsauerland ein ziemlich großes Flächenland sind und der nächste Lagerraum in Soest ist, sind zum Beispiel bei der Landtagswahl für mich alleine über 700 Kilometer an Fahrten zum Lager und zurück zusammengekommen. Deswegen haben wir überlegt, wie wir das ändern können und für uns wäre halt das Beste, wenn wir hier einen Raum mieten könnten, wo wir Sachen lagern können, der relativ zentral ist, den wir am besten dann auch als Büro nutzen können, zum einen um uns zu treffen, um dort Büroarbeit zu tun und auch wo wir Bürgersprechstunden und Ähnliches einrichten können. Wir haben bisher von drei Leuten Spenden zusammen, die jeweils 20 Euro im Monat zahlen, haben einen vernünftigen Raum gefunden, der beheizt ist und im Monat ungefähr 150 Euro warm kosten würde. Ja, aber mit Spendenzusagen, das sollten wir tun, nichts vermeiden. Spendenzusagen sind keine Sicherung der Geldquelle. Mietverträge sind längerfristige Verträge, gerade so mit Büroräumen vorne drin. Also von meiner Seite her, wenn das Budget das nicht deckt, so selbst deckt, dann nein. Also wir drei sind alle die im Piratenbüro hier. Ja, aber auch da kann sich das über die längere Zeit ändern. Was gestern ein ganz aktiver Pirat war, aus leidiger Erfahrung weiß ich, ist morgen dann inaktiv. Ja, hast du leider recht. Oder es kann ja auch irgendwas anderes passieren, dass man finanziell jetzt auf einmal das nicht mehr aufbringen kann, auch wenn es kein großer Betrag ist. Ich hätte da eine Zwischenidee für euch jetzt. So eine Garage, die kostet ja auch nur so 40 Euro, 30 Euro im Monat, wenn man irgendwo günstig eine findet. Vielleicht wäre das vielleicht erstmal eine Idee. Hatte ich auch gerade auf der Zunge. Ja, werden wir bald mal nachgucken, ob wir noch was Besseres im kleineren Budgetrahmen finden. Wie gesagt, wir hätten es halt auch gerne so als Büro genutzt, weil wir auch öfter angesprochen wurden, wegen Bürgersprechstunden und Ähnlichem. Ja, ich glaube, das Problem haben mittlerweile recht viele Piratengruppen in NRW. Das Problem, das wir jetzt halt im Land haben, ist die Differenz zwischen der Erwartungshaltung, die über die Bürger hereinkommt, und den Aktivitäten, die viele Piratengruppen machen wollen, und auf der anderen Seite eben den finanziellen Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ne? Ja, klar. Gut, dann würde ich den Antrag jetzt abstimmen. Ist jemand gegen diesen Antrag? Ja. Ja. Dagegen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich auch. Gibt's Enthaltungen? Okay, ich frage sicherheitshalber nochmal, gab's Zustimmung? Okay, damit ist der einstimmig abgelehnt. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, Samstag. Danke, ihr dürft auch trotzdem alle kommen. Okay. Ja, dann habe ich hier einen Antrag, Finanzantrag, Übernahme der Access Points, Antragsteller Arndt und so weiter im Auftrag der AG Technik. Arndt, magst du da was zu sagen? Ja, steht eigentlich alles drin, oder? Oder gibt es dazu Fragen? Ach, ich dachte, du hättest jetzt die Kurzform. Okay, also es geht um 8 Access Points, die für die FlauschCon angeschafft wurden und die sollen für insgesamt 254,40 Euro übernommen werden und dem Landesverbandsinventar zugeführt werden. Richtig. Also die Finanzierung stand vorher schon fest, aber in der Sitzung selbst sagte dann einer, warum übernehmen wir nicht, hat doch super funktioniert. Auch einer, der nicht da war, sagte das und ja, deswegen haben wir den Antrag geschrieben. Okay, also die würden dann quasi zu dem anderen Netzwerkmaterial hinzukommen, das wir eh schon für die RPTs und so weiter haben. Richtig. Gibt es da Gesprächsbedarf zu? Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn da so, um jetzt mal eine Vorstellung zu bekommen und wie viel brauchen wir auf einem normalen LPT? Also wenn ich jetzt hier 8 Access Points nehme und mir überlege, dass wir sowas wie das Coining House da ausleuchten müssen, dann bist du mit 8 Access Points, kannst du auch auf den sanitären Anlagen ein WLAN einrichten. Ja, du willst es ja auch... Du willst es ja auch kleiner partitionieren, damit sonst hast du mit so und so viel zig hundert Geräten ist das ja immer das Problem, es bricht ja auch schnell zusammen. Deswegen ist es auch möglichst, dass einige immer nur auf einen draufkommen. So haben wir es jetzt wie gesagt bei der FlauschCon auch gemacht. Wir hatten jetzt 2 große Hallen, 4 kannst du ja in Frequenzbereich, Referenzkanal nebeneinander machen und in der zweiten Halle ebenfalls und das ging eigentlich sehr flauschig. Meine Frage, gibt es schon WLAN-Access Points? Haben wir schon so ein paar oder? Ja, Router hatten wir, ich glaube 2, also 4 insgesamt, die hatten wir auch da, die haben wir dann noch nicht genutzt. Das sind aber Router und keine Access Points. Aber auch schon von ähnliche Geräte. Ja gut, aber ich vertraue da der AG-Technik und würde dem zustimmen. Ja, ich auch. Also grundsätzlich, das ist wirklich Material, das wir regelmäßig brauchen und das wir ja auch für diverse Veranstaltungen, sei es für LPTs, für TDPAs und so weiter, immer wieder einsetzen. Ja, und wie gesagt, ich habe schon geschrieben, für Dezember noch 2-mal. Ja. Okay, dann würde ich das Ganze jetzt zur Abstimmung stellen. Wer ist gegen diesen Antrag? Gibt es Enthaltungen? Dann sind wir einstimmig dafür. So, ich hatte jetzt gerade noch eine Wortmeldung von Steffi bezüglich der UG-Geschichte. Sollen wir das jetzt wieder aufnehmen oder sollen wir erst die Anträge zu Ende bearbeiten? Könnt ihr erst die Anträge zu Ende machen? Ja, würde ich auch vorschlagen, dann sind wir da durch. Ne? Ja, gern. Weil wir wollten eh nochmal zum Thema UG zurückkommen, wenn du da bist, Steffi. Ich mir ging es gerade nur ganz, ganz kurz um das Gutachten. Ich finde das gut, dass das rausgeschickt wird. Ich habe das ja selber auch gesagt, dass ich das tue. Allerdings möchte ich alle Piraten darum bitten, das nicht an Dritte außerhalb der Partei weiterzugeben, da wir das eben kostenpflichtig erworben haben. Und das ist wirklich nicht günstig, dass Dritte da nicht ungefragt von profitieren. Das war ein großes Anliegen des Bundes. Okidoki. Ja, dann nehmen wir uns den nächsten Antrag vor. Das ist wieder ein Finanzantrag 63583. Da geht's um Flyer, und zwar Flyer für den Opt-out-Day. Wie da schon steht, haben wir eigentlich schon Flyer beschlossen, oder? Also den Druck von Flyern. Die sollten doch auch schon bestellt sein, oder? Laut Status sind sie im Druck. Super. Dann sind sie ja schon fast bei uns. Ja, was sollen wir denn dann mit diesem Antrag machen? Jetzt im Nachhinein ablehnen? Ja, die Sache ist, wenn wir den jetzt noch annehmen und die möchten den dann bestellen, morgen, könnte knapp werden, zum Opt-out-Day dann noch rechtzeitig welche zu bekommen. Also sagen wir mal so, mich macht ein bisschen stutzig. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht vor mir. Es müsste ja mit den 5.000 sein, ne? Jo. Wir haben 10 bestellt. Fürs Land. 5 für da. Entweder haben wir uns verrechnet oder sie haben sich verrechnet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, Alex, hast du eine Null vergessen? Hätte ich 100.000 bestellen sollen? Quark, Blödsinn. Wie soll man das so an einem Tag unter das Volk bringen? Ist einer von den Antragstellern da? Schönen guten Abend, ich bin da. Wir haben zum ersten Mal Flyer bestellt und da hatten wir 5.000 angegeben, weil wir gedacht haben, wir könnten die ja vielleicht auch für nächstes Jahr wieder verwenden. Ich hoffe nicht, dass wir nächstes Jahr wieder ein Opt-out-Day haben. Wir haben jedes Jahr einen. Bitte? Wir haben jedes Jahr einen, sag ich. Wollte ich sagen, seit 2009, deswegen. Und da die ohne Datum sind, haben wir gedacht, nimm mal mehr und halten die restlichen fest. Und da wir ja mindestens 7 Städte und Gemeinde sind im Kreis, würden die ja auch aufgeteilt werden. Okay. Was ich jetzt als Problem sehe, sind zwei Dinge. Problem 1, wie Steffi sagte, Zeit. Zeit ist echt ein Problem. Problem 2, wenn ihr plant, 5.000 auf 7 Städte und Gemeinde zu bringen und wir haben 10.000 bestellt, ich weiß nicht, wäre jetzt falsch, oder nicht falsch, wäre jetzt das nicht die richtige Zahl von Flyern vorrätig hat, nenne ich es mal so. Hier, der Alex, was verteilt ihr denn so? Ihr habt ja auch schon jedes Jahr mitgemacht, glaube ich, ne? Ja, also da kommt nicht so viel bei rum an dem Tag selber. Vielleicht 200 Flyer. Die Leute müssen ja auch aufgeklärt werden, worüber es überhaupt bei der Aktion geht. Du kannst das ja nicht wie Streugut rausgeben, das bringt nichts. Ja, würde ich mich erfahrungsgemäß anschließen. Haben wir es jetzt auch ja schon zweimal recht erfolgreich und Neues gemacht. Und das war, also das, nur halt ein handelsüblicher Handgrößenpacken Flyer reicht da irgendwie aus. Okay, dann würde ich sagen, mit 2.500, wenn da nichts zu einwenden ist, wo waren 10 Euro mehr oder ich glaube 15 Euro für die 5.000 von 2.500. Also ich würde euch in Anbetracht der Zeitknappheit dann eher vorschlagen, wenn ihr die Flyer nicht schon bestellt habt, dann vielleicht eine Express-Bestellung zu machen. Ich würde gerne die Anmerkung noch aus dem Raum dazu nehmen. Mainman sagte gerade, es kann sein, dass das nächstes Jahr nicht mehr Opt-out, sondern Opt-in-Day heißt. Bestellt sind die noch nicht. Ja gut, dann würde nur die Option bleiben, realistisch gesehen, wir versorgen euch von der 10.000er Bestellung mit. Okay, auch in Ordnung. Hatten wir, glaube ich, auch drunter erwähnt, falls ihr bestellt habt und ihr könnt uns welche geben, dass der Antrag denn erledigt hätte dafür. Hattet ihr im Antrag Postkarten und Flyer oder nur eins? Wir hatten nur die Flyer beantragt und noch Flyer für ein BGE. Okay, weil wir haben auch noch 10.000 Postkarten dazu, also 20.000 Stück dafür insgesamt. Wann kann man damit rechnen, wenn man die Sachen bekommt? Ja, das ist eine gute Frage. Die sind im Druck, die Daten. Jetzt hängt es so ein bisschen von Flyer-Alarm ab, wann die kommen. Erfahrungsgemäß werden die Montag da sein. Der Sortier- und Verschicktrupp geht Montag oder Dienstag rein ins Lager, verschickt die. Mittwoch oder Donnerstag nächste Woche, schätze ich. Alles klar, danke schön. Zum nächsten Antrag, da habe ich eine Frage. Das bin auch ich. Das sind die BGE-Flyer. Wollten wir fragen, ist das eine Druckversion, die schon in der PDA-Datei ist oder immer noch nicht? Ich habe mir die jetzt nicht angeguckt. Ich weiß nicht, Bernd, du bist ja auch da. Dein Antrag, der eigentlich laut GO nicht rechtzeitig eingetroffen ist, du hast mich das gerade noch gefragt, beinhaltet, glaube ich, auch BGE. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, der Antrag, der nicht rechtzeitig eingegangen ist, mea culpa, mea maxima culpa. Wir haben ja in Bochum jetzt am 29. die Umverteilen-Demo und unser KV macht da mit. Dann hatten wir uns rückgeschlossen, die Sozialpiraten, nach dem Motto, was können wir da verteilen, haben uns dann zusammengesetzt mit dem Küpi und haben darüber gesprochen, dass es ja eigentlich total blödsinnig wäre, wenn der KV Bochum jetzt eine Handvoll Flyer für diesen einen Tag bestellt, wenn wir die für den Wahlkampf sowieso gebrauchen können. Und haben einen Antrag gestellt, wo der KV offiziell die Flyer der LV die Flyer offiziell bestellt. Die werden hier nach Bochum gebracht, damit wir sie auf BPT verteilen können. An alle interessiert und die Höhe solltet ihr festlegen. Wer hängt halt jetzt beim Questtracker bei euch fest, der Antrag? Und du hattest eine druckbare Datei gesehen, ja? Die hatte mir der Küpi gegeben, ja. Okay, Manuel, es scheint eine druckbare PDF-Datei zu geben. Ja, super. Ich bin ja ungern der Spielverderber, vor allen Dingen, weil das auch mein Verein ist. Ich habe da schon eine Anmerkung zu geschrieben. Der Sozialstaat 3.0 ist keine offizielle Piratenmeinung. Wenn du ja mich gemeint hast, wir haben nur BGE bestellt, nicht Sozial, also in den Antrag reingeschrieben, nicht den Sozialstaat 3.0. Okay, können wir den Antrag dann auch auf die BGE umstellen? Also ich sehe jetzt hier, wir haben in diesem Antrag zwei Posten drin. Einmal die Opt-out-Day-Flyer oben, 5.000 Stück. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Und dann Unten im zweiten Absatz 5000 Stück BGE und Modell Sozialstaat 3.0. Ja. So, das heißt, der Antrag soll so umgestellt werden, dass die Opt-out-Day-Flyer nicht mehr angefragt werden und stattdessen nur noch unten die BGE-Flyer angefragt werden. Ja, richtig. Claudia, können wir den Antrag so umformulieren? Wenn du mir sagst, wie der geschrieben werden soll, ja, klar. Also an sich, Moment. Könnt ihr auch den ersten Antrag ablehnen wegen Erledigung. Also eigentlich müsste das dann so aussehen, ne? Ich habe das jetzt mal nur durchgestrichen. Da ist jetzt sind oben diese Opt-out-Day-Sachen raus und unten sind jetzt noch, weil das ja so ein zweigeteilter ist, die anderen Sachen würden drin bleiben. Könnte der Antragsteller da auch mal kurz ins Pad schauen, ob das so richtig ist dann? Ja, ich habe da Pad an der Seite, ist in Ordnung. Gut. Was ist mit der Zeile 321? Fit sagt gerade was zum Sozialstaat 3.0. Ja, ich schaue mal eben kurz mir dieses Faltblatt an. Solange du schaust, kleine Bitte von mir an die Antragsteller. Ihr sagtet ja, es wäre das erste Mal gewesen, dass ihr so einen Antrag gestellt habt. Ja. Wenn ihr sowas macht, bitte nicht mehrere Sachen in einem Ticket unter einem Thema als Antrag stellen, weil es ist für mich extrem mühselig, das auseinanderzufrickeln. Deswegen habe ich euren Antrag jetzt auch in mehrere Teile zerrissen. Okay, Claudia, werden wir machen. Das ist lieb, danke. Ja. Der Flyer selber hat auf dem Titel Grundeinkommen Modell Sozialstaat 3.0. Das ist genau das, was der Fitz, glaube ich, gerade gesagt hat, ne? Wobei aber, wenn das vom VKV-Budget ausgeht, es gibt ja auch keinen gegenteiligen Beschluss. Also von daher, also das ist ein bisschen anders gelagert als bei dem Nuklearia-Ding. Sprechen wir jetzt hier über das VKV, dann ist das doch eine Sache, wo ich persönlich sowieso ganz wenig Bauchschmerzen bei habe. Aber ich glaube, das macht es einfacher, wenn wir den BGE jetzt erstmal als Grundstock nehmen, oder? Ja. Sehe ich auch so. Weil ich würde nämlich tatsächlich hingehen und würde jetzt nicht extra nach Bochum schicken und dann woanders hinschicken. Ich würde es erstmal zentral zu uns holen und dann entsprechend weiterverteilen über unsere Schnittstelle. Das macht es ein bisschen einfacher, weil über FlyAlarm können wir halt nur große Stückzahlen hin und her schieben. Und wenn wir mehr bestellen, zahlen wir weniger Geld. Das wiegt auch die Versandkosten nicht wieder auf. Okay, das heißt, wir würden das Ding dann auch ablehnen und selber bestellen. Ich würde sagen, wir lehnen es nicht in Gänze ab, sondern ziehen in großer Stückzahl die Flyer zu uns, packen die um, schicken die weiter, wie auch immer. Es sei denn, es sind 100.000 im Antrag, dann natürlich nicht. Ja, also hier steht 5.000 Flyer BGE. Eine Kiste, maximal. Ich muss gestehen, ich habe dich aber immer noch nicht verstanden, wie du das meinst. Der Klaus sagte, dann bestellen wir die vom Landesverband und verteilen die weiter. Oder meinst du, wir bestellen die von deren Budget? Nein. Die kommen nur zu uns? Nee. Ich hatte eben nämlich Bernd verstanden, dass die Lieferung sofort nach Bochum gehen soll. Das kann man natürlich machen, wenn man jetzt so eine Einzellieferung hat. Dann schieben wir die nicht zu uns, sondern sparen uns den ganzen Driss und schieben die weg. Wenn die aber gesplittet werden soll, dann lieber zu einer Stelle zu uns, damit wir die höhere Stückzahl und den günstigeren Preis bei FlyAlarm bestellen können und wir schieben die dann an die einzelnen Orte weiter. Okay, also wollen wir mehr von den BGE-Dingern drucken lassen, um die auch im Land noch zu verteilen? Ich hatte jetzt schon mal verstanden, dass Emanuels Antrag auch BGE beinhaltet. Das heißt, wir haben schon mal mindestens zwei Stellen, wo es hin muss. Und wenn wir das als Grundstock sehen, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Also Emanuels Antrag enthielt zwei Punkte, und zwar einmal den Opt-out-Day, das haben wir gerade geklärt, und als zweiten Punkt eben diese BGE-Flyer. Genau, zusätzlich halt, zu denen von Bernd. Ah, okay, und du willst jetzt verstehe ich so langsam. Bernd hatte über BGE-Flyer gesprochen, okay, das ist an mir vorbeigegangen. Korrigiere mich, Bernd, aber das ist doch der Antrag, den du eben geschickt hast, oder? Genau. Es geht einmal um diesen BGE-Flyer, der ist da drin mit Stückzahl 15, 25, 50.000 freigestellt, Freischnauze Vorstand. Und einmal der Kaperbrief zum BGE. Und wir hatten halt Bochum angedacht, das hier hinzuliefern, weil im November kommt die eh alle. Das wäre einfach nur gewesen, da diesen Zwischenschritt irgendwo anders hinzusparen. Das war die Idee dahinter. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir lehnen den Antrag von Emanuel ab, nehmen den von Bernd und erfüllen Emanuels Antrag aus dem Antrag von Bernd. Dann ist das nur einer und dann überlege ich nochmal oder spreche nochmal mit Bernd, wo wir das Zeug hinbringen, ob wir es vielleicht doch erst nach Bochum schicken. Das kläre ich dann später ab. Okay, da wäre ich auch für. Ich könnte jetzt was ganz Fuiges sagen. Mach. Arbeitstechnisch könnte ich in den Kreis Viersen reinfahren in den nächsten zwei Wochen. Das könnte ich dann da direkt hinbringen in meiner Mittagspause. Das wäre super. Umso besser. Okay, wir können das auch so machen, damit wir jetzt hier nicht abstimmen müssen. Emanuel, ziehst du diesen Antrag zurück, dann bräuchten wir ihn nicht behandeln. Ja, wenn wir dann über Bochum mit versorgt werden, kein Problem, ziehe ich den zurück hiermit. Okay, dann müssten wir uns jetzt entscheiden, welche dieser vorgeschlagenen Zahlen wir denn gerne drucken lassen würden als Landesvorstand. Ja, hast du nochmal die Zeile, wo der Antrag vom Bernd drin steht? Ich befürchte mal, der ist noch nicht drin, weil er sehr, sehr frisch ist. Okay, also wir haben da jetzt aus dem Kreis Viersen 5000 Stück. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, also 10.000, 15.000 sollten wir dann schon nehmen, ne? Wenn wir die wirklich NRW-weit dann auch nutzen. Dürfte ich da eben nochmal zwischen. Falls irgendjemand in der Nähe ist von Kreis Viersen oder so, wir würden da eventuell auch noch ein paar weiter abgeben, denn. Also ich wäre tatsächlich für die 25er-Variante. Wenn alleine dort 5 hingehen, in Bochum werden sicherlich 5 sein. Die Flyer verteilen sich sehr, sehr schnell. Wir haben im Moment sehr wenig Flyer mit Inhalten. Das ist so. Und wenn wir anfangen, schon Flyer drucken zu lassen, dann halt auch in einer etwas größeren Stückzahl, dass wir auch ein bisschen über die Runden kommen. Weil dann würde ich auch von Bochum aus ein paar Sachen zu uns nach Mülheim rüberholen, um die dann dort im Shop halt anzubieten, dass wir die auch mit verschicken können. Ich habe eine inhaltliche Frage. Wie hoch ist die Gefahr, dass mit dem Bundesparteitag dieser Flyer obsolet wird? Schwierig zu sagen. Antragsbeginn ist 1. Oktober, glaube ich erst. Ja, aber vielleicht kann Fitz ja dazu was sagen. Ist ja sein Gebiet. Also soweit ich weiß, wird Sozialstaat 3.0 als Positionspapier eingereicht werden. Allerdings gibt es auch noch andere Anträge. Da gibt es auch so einen kleinen Sozialstaats- oder Grundeinkommensantrag oder dieses Minimale, was nur dadurch finanziert werden soll, dass die 9% Mehrwertsteuer, 7% Mehrwertsteuerregelung fällt. Aber ich lese gerade diesen anderen Antrag, der steht ja in dem Pad, der ist gerade verlinkt worden. Und da geht es, glaube ich, nur um reine Information BGE. Und das ist, glaube ich, die richtigere Variante. Also der ist zeitlos, willst du damit sagen? Der ist zeitlos, ja. Also okay. Der, wenn ich das sagen kann, der Thomas Köbers hat gesagt, dass der dem Wahlprogramm Nordrhein-Westfalen entspricht. Muss ich jetzt so, also hat er mir so als Information gegeben. Er ist leider nicht da, dass er da inhaltlich was zu sagen kann. Ich bin quasi nur hier Stellvertreter. Ja, also wenn der zeitlos ist, habe ich kein Problem damit, wenn wir auch 25.000 bestellen. Um welche Datei geht's denn? Ist das von Robert Ulmer, das Ding? Ja, das ist der von Robert Ulmer. Warte, ich gebe euch einen Link. Hat Adobe wieder irgendwas kaputt gepatcht? Claudia, der ist jetzt in Sitzungskommission. Danke. Ich kann dich aufrufen, aber ich gehe mal davon aus, da Robert Ulmer ja auch ein Gegner des Sozialstaat 3.0 ist, dass der okay ist und dass er rein um BGE geht. Also zeitlos ist. Ja, also ich habe mir jetzt gerade mal so überflogen, der ist auch zeitlos. Gut, welche Zahlen standen jetzt im Raum? 25.000? 15.000? 25, ne? Ja. Nehme ich. Okay, also, jetzt ist der wahrscheinlich dann auch schon drin irgendwo. Ne, ich habe Claudia das Ding gerade erst weitergeleitet. Also hexen kann ich nicht. Innerhalb von 30 Sekunden kriege ich das nicht hin. Okay. Gut, dann mache ich einfach mal weiter beim nächsten Antrag, weil wir sehen ja dann gleich, wenn der Antrag von Bernd da ist, dann können wir den ja abstimmen, ne? Klaus, ich bin multitaskingfähig, aber ich kann nicht gleichzeitig einen Antrag einfügen und protokollieren. Da muss jemand anders schreiben, solange. Lass uns doch mal 10 Minuten Besinnungspause machen. Willst du nur rauchen, oder? Das kann ich auch auf der Couch liegen tun. Pah. Dekadenter Schnösel, du. Wahrscheinlich noch am Playsee zocken, oder? Nee, das würde ja auch über den Fernseher gehen. Das ist ja Quatsch, mein PC hängt ja auch am Fernseher. Schade. So, der Antrag ist drin. Ich habe es jetzt noch nicht aus den Pads rüber kopiert. Zeile 389. Ah, da ist er ja, genau, super. Ja, dann können wir den doch jetzt abstimmen, oder? Ja. Darf ich da noch mal was zu anmerken? Ja. Ich hasse es, wenn Anträge irgendwo in Pets drinstehen. Leute, schickt die doch bitte direkt in die Mail eingefügt. Ja, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Das war mein erster Antrag. Nächstes Mal ist besser. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil wenn an dem Pad was geändert wird, die arme Claudia wird wahnsinnig werden. Oder ihr, wenn ihr nach einer anderen Version des Antrages im Protokoll findet. Was macht denn die Möglichkeit, Anträge im Verwaltungstool einzubauen? Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Cool. Ja, da wird es auch zukünftig einen Prozess zu geben, der das genau beschreibt, wie so ein Antrag gestellt wird. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den 63665. Da geht es um die Flyer, die wir gerade besprochen haben, den Antrag von Bernd Pirat. Da steht in den Pets was zu den Zahlen. Ich glaube nicht, da sollten wir das vielleicht noch reinschreiben, ne? Genau, und zwar 25.000 Stück hat man gesagt, ne, Carsten? Jo. Gut, wer ist gegen diesen Antrag? Dafür hast du gerade gefragt? Ich habe dagegen gefragt, weil ich davon ausgehe, dass die meisten dafür sind. Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass wir den einstimmig angenommen haben. Dürfte ich kurz auf was hinweisen? Mach. In der Beschreibung des Antrags sind beide Pads verlinkt. Das bedeutet, wenn ihr da jetzt das eine Pad nicht rauslöscht, habt ihr gleich noch was anderes mitbestimmt. Dann sag noch mal bitte, welches Pad das aktuelle ist. Das sind nämlich dann jetzt genau die Probleme, die ich mit sowas immer habe. Ja, entschuldige, das Sozialpiratenpad ist dieser Antrag. Das andere ist ein Antrag des KV Bochums. Danke. Okay, dann haben wir als nächstes Zeile 356, ne? Nur eine kurze Bitte. Ja. Können wir für die Fertigstellung des Protokolls den Inhalt aus dem Pad dann auch ins Endprotokoll nehmen, weil ein Protokoll-Link... Mach ich sowieso. Gut, super. Nur da habe ich jetzt keine Zeit zu. Okay, das ist der zweite Teil der Bestellung 63583. Da geht's regelmäßige Infostände und so weiter. Da geht's um einen Sonnenschirm und Stehtisch beziehungsweise ein Pavillon. Da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die Materialien Wandermaterialien sind und rumgereicht werden. Hier ist Warte ich raus. Wir können das leider nicht erfüllen. Also das geht nicht um Pavillon. Pavillon ist zu groß, steht drin. Hier geht es wirklich um Sonnenschirm und Stehtisch. Das Problem ist, uns gehören die Dinger ja gar nicht. Das heißt, wenn ihr noch einen habt, hey, herzlich willkommen, gut, dass wir es erfahren. Die Dinger müssen leider zu ihren Besitzern zurück. Wir müssen uns dann darum kümmern, eigene anzuschaffen. Ich habe aber im Moment diese Bezugsquelle nicht, wo die herkommen. Das heißt, so wie der Antrag dort steht, können wir ihn im Moment nicht erfüllen, weil wir es nicht besitzen. Ja, okay. Also würden wir den an der Stelle sowieso ablehnen. Und ja, wenn wir dann eine Bezugsquelle haben, dann, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sollten wir quasi so eine Art Bestellliste oder sowas machen. Also hier Pavillons, Schirme und Stehtische. Kostenbetrag XY können über den Landesverband bestellt werden und dann können die Leute entweder über Spenden oder über VKV sich dann so Dinge ordern, ne? Darf ich das mal eben noch zum Anlass nehmen, da mal darauf hinzuweisen, dass wir mittlerweile schon recht zornige Mails aus anderen Landesverbänden kriegen, wo denn ihre ausgeliehenen Städtische und Pavillons bleiben, nicht Pavillons, Sonnenschirme. Irgendwie brauchen wir da auch mal eine Liste, wer wo was hat, weil die reißen sonst irgendwann den Kopf ab. Die Liste gibt es, die Liste haben wir. Die wurden auch angeschrieben, die Leute. Es liegt einerseits daran, dass der Koordinator im Moment die Sachen nicht einsammelt scheinbar. Ne, Steffi? Du warst gerade nicht zu hören, aber es war wahrscheinlich ein Ja, weil du hast ja noch was zu Hause stehen. Und das, immer noch nicht zu hören. Und dass die Leute, die sie haben, nicht immer rausrücken. Das heißt, wir wissen schon relativ genau, wo die Sachen sind, aber sie rücken sie nicht raus im Moment. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir da rangehen. Also da ist jetzt, wenn das geliehenes Material ist, die Leute haben die Klamotten da, dann würde ich sogar sagen, dann sollten wir ein offizielles Anschreiben aufsetzen. Bitte hier bis dann und dann die Sachen rausrücken, die Sachen sind geliehen, fertig. Ja, das Problem ist, wenn die nicht eingesammelt werden. Also unser Stehtisch und Sonnenschirm steht hier zum Beispiel auch zur Abholung und wartet darauf. Also bei uns auch. Wir hatten den auch angeschrieben, gesagt, dass die bereit sind zur Abholung. Okay, ich werde nochmal mit Peter sprechen, was jetzt Sache ist. Und wenn er keine Zeit hat im Moment, dann wird es jemand anders machen. Okay, bei der Sache, also bei dem Antrag, den wir jetzt hier haben, den werden wir also, beziehungsweise ist der Antragsteller da? Doch klar, Emanuel ist da, ne? Ja, richtig. Aber der hat es ja dann erledigt, wenn er nicht bis wo wir die Schirme herbekommen. Genau, du würdest den dann auch zurückziehen? Ja, würde ich auch zurückziehen. Ich bitte aber den Vorstand darum, sich da mal drum zu kümmern, weil zum Beispiel bei uns in der Stadt ein Pavillon würde nach der Satzung Gebühren hervorrufen und mit den Schirmen wären da keine Kosten für uns. Das heißt, wir könnten jederzeit ohne Probleme einen Infostand machen und wir haben eigentlich sehr viele Infostände gemacht und würden die auch gerne weitermachen. Ja, also wie gesagt, es ist die Idee da, quasi dieses Material dann aufzuführen und dann dass jede Gruppierung hingehen kann und sagen kann, so die, für uns ist ein Städtisch oder ist so ein Städtisch mit dem Schirm besser, für uns ist ein Pavillon besser und die Sachen dann ordern kann. Entweder über Spenden finanziert oder über ein VKV finanziert. Ja, ich würde den Schirm eigentlich auch selber bezahlen, wenn wir den kriegen könnten. Ja, also ist in Arbeit, kommt auf jeden Fall raus. Okay, dann bedanke ich mich. Schönen Abend wünsche ich noch. Auch so. Tschüss. Das greift ein bisschen dem vor, was ich noch ansprechen wollte. Ich würde gerne gucken und mit euch besprechen, ob wir nicht von 35 auf 51 aufstocken. Das heißt, ob wir nicht schauen, dass wir jetzt sukzessive wirklich versuchen, jeden Kreis mit einem Pavillon auszustatten. Weil wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber das können wir gleich nochmal gesondert machen, nachdem wir alles jetzt hier schönartig dabei abgehandelt haben. Genau. So, dann haben wir hier als nächstes, sind wir jetzt schon durch die durch, dann sind wir jetzt Finanzantrag, sonstige Anträge. Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Ist jemand der Meinung, dass wir heute einen nicht öffentlichen Sitzungsteil brauchen? Oh ja. Ja, ich auch. Dann würde sich bitte als Antragsteller eintragen. Dann kannst du alle eintragen, glaube ich. Jo, kannst du einstimmig reinschreiben. Okay, den werden wir dann aber im Anschluss anfügen, ne? Ja. Okay, da haben wir noch ein, das ist nur ein Lehrer. Nein, kein Lehrer, sondern ein Lehrerantrag. So, die Umlaufbeschlüsse. Die liegen ja hier lediglich zur Veröffentlichung. Ganz kurz, ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden, wo welcher Umlaufbeschluss ist. Auf der Seite vom Vorstand gibt es einen Link zu allen seit der letzten Vorstandssitzung veröffentlichten oder beschlossenen Umlaufbeschlüssen. Wenn ihr einen gestellt habt, könnt ihr da immer mal wieder reingucken. Ich habe mir aber auch angewöhnt, die Antragsteller anzuschreiben, sobald ein Umlaufbeschluss durch ist und ich den habe. Genau, ja. Danke, Andreas. Flo, Patrick, könnt ihr das noch auf dem Blog verlinken? So, ich bin jetzt hier ein bisschen verwirrt. Ich habe da jetzt einen Umlaufbeschluss. Ach so, die anderen sind jetzt alles Umlaufbeschlüsse, die da kommen? Das sind alles Umlaufbeschlüsse. Ah, okay, alles klar. Gut, dann wären wir jetzt unten beim Punkt Sonstiges. Status der Inventarisierung. Der Fitz will da was zu sagen. Genau, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen. Also wir kriegen Zornesmails von überall und auch vom Kungler. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Aber das wäre halt eben gut, wenn wir irgendwie da diese Liste vielleicht auch mal, ich weiß nicht, wer damit betraut ist, das im Moment einzusammeln. Soll das mal vielleicht jemand anders machen oder sollen wir das mal direkt an den Bundesvorstand geben oder wie soll das machen? Also betraut ist Peter. Oh Gott, wie heißt der? Hilf mir einmal mit dem Nachnamen. Piotr Popolski oder sowas war das doch, oder? Ja, der heißt in echt aber Peter Schäfer. Okay. Ja, genau, da war ein Unterschied. Der hat auch ein Pad, Da stehen eigentlich alle Erkenntnisse drin. Ich müsste den Link nochmal raussuchen. Ich würde gerne vorher nochmal mit ihm sprechen, was jetzt los ist, weil er hat sich immer da sehr, sehr gut eigentlich drum gekümmert. Mit Claudia müssten wir nochmal sprechen. Claudia hat, glaube ich, auch noch ein, zwei Problemchen gehabt mit Rückführungen. Sie war aber auch dran beteiligt. Und Bundesvorstand würde ich es nicht geben, weil der würde sagen, was soll ich damit? Damit hätte er recht. Das ist unser Scheiß, mit dem wir uns hier rumärgern müssen. Ich würde halt schauen, dass wir dann, wenn es mit Peter gar nicht mehr geht, dass wir uns halt jemand anders holen. Aber erst mit Peter sprechen ist, glaube ich, fair. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, dass noch ein Schirm fehlt. Ich habe denjenigen, der den hat, auch gerade im Zuschauerraum gesehen, habe den nochmal angeschrieben. Die anderen Schirme sind zurück. Das hat, also die Kommunikation mit Peter und den anderen hat da ganz gut funktioniert, aber es ist extrem mühselig. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, nachdem der Wahlkampf abgeschlossen ist, dass ganz viele den Eindruck hatten, so, das sind jetzt unsere Sachen, wir machen jetzt die Klappe zu hinter den Sachen und reagieren da weder auf Mails noch auf SMS-Anrufe oder sonstiges. Was mich persönlich halt ärgert, ist, dass ich den Leuten auch private Sachen geliehen habe, die jetzt auch verschwunden sind. Und einen Schirm habe ich halt aus meiner privaten Tasche ersetzt, weil der gar nicht mehr aufzufinden war. Ja, und da müssen wir auch noch drüber reden, da brauchen wir von dir auch noch, nochmal eine Info, wie teuer der war, weil das geht nicht. Du musst nicht aus deiner Privattasche Dinge ersetzen, wo andere schlampig mit rumgehen. Das ist nicht unser Stil, glaube ich. Ja. Das Ganze hat mir also nur eins gelehrt, wenn wir den nächsten Wahlkampf haben und wieder Dezentrallager eingebraucht werden, was ich an und für sich eine gute Einrichtung finde, ich bin weg. Ich bin dann im Urlaub, ich bin verzogen, ich bin nicht mehr da. Ja, das haben andere auch dieses Mal gemacht. Ja, also wie gesagt, es ist nicht so, dass nichts zurück ist. Es ist ein guter Batzen zurück, aber es gibt halt einige Ausfälle im Moment. Ja, es sind immer die Einzelfälle, die das Leben so schwer machen, ne? Ja, die dann auch hochkommen natürlich. Also da muss ich für den Peter auch mal eine Lanze brechen. Der hat sich wirklich das Gesäß aufgerissen, um die Sachen zusammenzukriegen. Nur der war jetzt auch zum Schluss richtig gefrustet und genervt, was ich nachvollziehen kann. Also bezüglich des Lagers oder der Lager oder was auch immer mit den Lagern so passieren soll, haben wir ja jetzt auch einmal eine Liste zusammengestellt bekommen vom fairen Pirat und vom Martin. Und der Alex hat noch was dazu getan, die Steffi ja auch. Ich glaube, wir müssen die alle jetzt so langsam mal sichten und dann gucken, wie wir uns da entscheiden. Läger. Ja, das sollten wir tun, jetzt in der nächsten Woche mal, damit wir dann zur nächsten Sitzung was in der Hand haben, worüber wir wirklich sprechen können. Ja, ich glaube, an der Auswahl mangelt es jetzt so langsam nicht. Okay, da ihr da örtlich ein bisschen näher dran seid, wollt ihr das übernehmen? Wer jetzt wo? Ja, du zum Beispiel und Carsten und Chrissy. Nee, Chrissy nicht, bis die Prüfung nicht vorbei ist. Ah ja, Chrissy hat Prüfung. Gut, dann Carsten und Stefan. Machen wir schon. Kriegen wir hin. Wir telefonieren ja ab und zu mal miteinander. Gelegentlich. Okay, sind wir da mit soweit? Dann würde ich als nächstes dann an Chrissy geben. Und zwar hat sie da was zum Thema Ausschreibung und Vortrag, was? Ja, also wir haben jetzt für den restlichen Landesverband, wir haben uns jetzt als Vorstand dazu entschieden, dass wir so viele wie möglich Sachen wirklich ausschreiben wollen. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ich möchte einen Vortrag haben, wie zum Beispiel dieser Keinzelfall-Vortrag, zu dem es dann gleich kommen wird, und der soll irgendwo in NRW stattfinden, dann wollen wir versuchen, wenn wir halt schon Geld dafür aufwenden, dass das dann durch eine Ausschreibung geschieht. Also dass dann halt eben, ja, wir formulieren was aus und daraufhin können die Leute sich dann mit ihrer Halle bewerben und dann kann vielleicht der Klaus noch was zur AG Events sagen, bei der er ja gestern war. Also soweit ich das verstanden habe, wollen wir dann halt die AG Events auch bei solchen Veranstaltungen immer als diejenigen haben, die den Hut aufhaben und dazu bildet sich dann halt das Team. Ist es richtig? Ja, genau, da werde ich gleich auf jeden Fall noch was zu sagen. Ja, dann mach das doch jetzt. Ich habe extra einen Punkt unten angefügt. Ja, genau. Also das ist ein bisschen umfangreicher. Also ich würde das gerne gleich dann in der Reihenfolge auch so machen, wie das bei mir da noch steht. Ach so. Ja, ich sehe keine Reihenfolge von dir. Ansonsten okay. Weil, also gleich würde ich halt nur noch sagen, also die Mareike ist halt hier, die diesen Kanzelfall-Vortrag hält und dass sie halt einmal kurz vorstellt, was das ist, damit ihr auch eine Vorstellung davon habt. Aber also entweder kann sie das jetzt zuerst machen oder vielleicht möchtest, also mir egal. Nee, also ich würde sagen, dann sollte die Mareike mal hochkommen und ein bisschen was zu dem Vortrag auch sagen, ja. Mareike, bitte, Mareike an die Kasse 1. Ist sie anwesend? Eigentlich ist sie sogar schon im Sprechenraum. Und stumm. Taub. Taub ist schlecht. Sie hat eben uns auf Twitter mitgeteilt, dass sie jetzt aus dem Mumble raus ist und wir uns melden mögen. Ich wusste allerdings bis gerade eben noch nicht warum, aber ich habe es gerade mal zurück angetwittert. Okay, während wir da auf Mareike warten. Christi, du hast da noch eine Sache. Eine Anfrage, gibt es hierzu sowas wie ein Ergebnisbericht, Fotos von den Objektbegehungen? Da geht's um den Antrag vom René, glaube ich, bezüglich der Fahrtkostenerstattung. Da fehlt der Bericht, ne, für die Beauftragung. Ja, richtig. Also das war so eine Anfrage über Twitter, die da kam. Ja, die müssen wir auf jeden Fall da auch noch anfordern. Gut. Na, die Mareike geht jetzt gerade nicht ans Telefon. Ich rufe dann mal den Olli an. Moment. Du verwirrst mich. Was machst du da oben? Wo bin ich? Weg. Hallo. Hallo. Da ist sie wieder. Hört ihr mich? Ja, aber du bist ein bisschen leise. Dann muss ich, glaube ich, näher dran. Ich habe keine Kopfhörer und Mikro da. Okay, es ist ein bisschen sandig, aber es ist okay. Bitte sprich doch mal kurz, was dieser Kanzelfall-Vortrag ist. Lass uns neben mir, der kann ein bisschen ergänzen. Hallo. Wir hatten in Berlin 2 Tage, ja, wo wir ein Programm gemacht haben mit verschiedenen Vorträgen und Workshops. Willst du kurz erzählen? Ja, also wir hatten das Spektrum von Sexismus, Rassismus, Querfrontstrategien, Antizionismus, also ein grobes Spektrum von gewaltverherrlichenden, menschenfeindlichen Ideologien und Wege, wie sie sich einschleichen. Weil sie kommen selten direkt durch die Tür, sondern sie kommen meistens durchs Fenster und auf sehr leisen Sohlen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir brauchen halt eine Konferenz, die etwas dazu führt, dass die Piraten sensibler werden in dem Bereich, um halt diese Türöffner oder Fensteröffner erkennen zu können und entsprechend darauf reagieren zu können. Ja, was wir noch hatten, waren Workshops am zweiten Tag zu Privilegien, die eigene Rolle, das eigene Verhalten, was für Privilegien jeder selbst hat. Dann waren, glaube ich, 4 Workshops parallel. Da weiß ich gar nicht, was alles gelaufen ist. Da habe ich mich kurz mal ein bisschen rausgehalten. Und dann noch so ein Abschlussding, was nehmen wir daraus mit? Das war ziemlich cool. Ich hoffe, dass die meisten Sachen auch jetzt so langsam online gehen. Wo, weißt du noch, wo die hinwollen? Hoffentlich kommen die irgendwann auf keinzelfrei.de an. Genau, also es soll möglichst zeitnah passieren. Da kann man auch noch einiges davon nachlesen und zum Teil dann auch die Vorträge sich nochmal angucken. Wie viele Leute waren ungefähr da immer? Schwierig. Was hatten wir? 60, 70? Ja. 60, 70 waren es um den Dreh. Also dazu muss man sagen, es wären vielleicht mehr gekommen, aber es war das heißeste Wochenende im Jahr und die meisten wollten an einen See fahren. Das war sehr ärgerlich. Okay, also ich habe Mareike eingeladen, weil ich halt diesen Kanzelfall-Vortrag auch gerne für NRW haben möchte. Und dementsprechend wollte ich halt, dass ihr euch das mal anhört, damit ihr so ein Bild davon habt, was das denn dann ist. Und den würden wir halt gerne einleiten, dass der dann auch bei uns läuft. Ja, grundsätzlich finde ich die Idee schon mal klasse, weil ich glaube, dass da dass wir da auch wirklich Wissen transportieren können und auch die Piraten auch ein bisschen sensibilisieren können für bestimmte Dinge. Und gibt's da eine Vorstellung davon, welchen Umfang jetzt, was den technischen Rahmen, ich meine, da haben wir jetzt gerade gehört, 60, 70 Leute kommen zu so einer Geschichte hin. Was ist da technisch erforderlich? Also was wir hatten, waren verschiedene Räume. Ein Koffer mit diesen Kärtchen und Stiften, ein Flipchart. Dann wäre es cool, wenn wir es halt aufnehmen oder direkt streamen könnten. Ich glaube, 3 Räume hatten wir. Ne? Drei. Aber ich würde sagen, das, was da ist, nehmen wir und richten es dementsprechend aus. Das kommt dann halt darauf an, was für Räumlichkeiten zur Verfügung stehen können. Und was die Anforderungen sind, also davon hängt es natürlich maßgeblich ab, wie die Anforderungen aussehen, was umgesetzt werden soll, welches Themenspektrum. Wenn man dann sehr viele Themen hat für einen Tag, dann ja, braucht man schon ein paar Räume mehr, vielleicht auch ein Beamer mehr. Und das hängt also maßgeblich davon ab, was ihr halt wollt in NRW. Okay, also es handelt sich dabei also mehr um so Einzelgruppen. Sachen, weil beim Thema Vortrag bin ich immer bei so einem großes Podium und ein paar Leute auf einer Bühne. Also ja, wir hatten auch ein Podium zwischendurch, auch Vorträge, aber es war immer so, dass es eher darum ging, so ein Erfahrungswochenende zu machen und die Menschen zu sensibilisieren. Und da ist es eben auch nur sinnvoll, wenn sie zeitnah Fragen stellen können dafür. Ja, das koppelte sich auch ein bisschen. Also es gab einen einleitenden Vortrag zum Thema und daran anschließend die Workshops. Als Grundlage für die Workshops braucht man ja erstmal ein bestimmtes Basiswissen. Das wurde im Vortrag vermittelt oder auch in der Podiumsdiskussion schon angesprochen. Und daran angeschlossen haben direkt die Workshops. Tja, gibt es noch weitere Fragen zu der kein Einzelfall Vorträge? Dann würde ich an der Stelle mich recht herzlich für die Informationen bedanken und ja, also ich finde das auf jeden Fall eine gute Sache und das sollten wir auf jeden Fall schauen, wie wir das hier auch nach NRW holen können. Können wir uns ja dann nochmal zusammensetzen und überlegen, welche Bedingungen man dann für die Räumlichkeiten braucht und sowas und dass wir dann so einen Rahmen festlegen und dann mal diese Ausschreibung machen. Ja. Da kann ich vielleicht noch sagen, so zur Orga im Vorfeld haben wir das Pentaba abgenommen. Und ja, es wäre halt schon sinnvoll, wenn wir irgendwie planen können, wann es sein wird und wie ungefähr die Räumlichkeiten aussehen. Also das wäre halt großartig, weil erst ab da können wir starten. Ja, schön. Ich freue mich drauf. Also ich würde sagen, wir sprechen einfach mal, wann ihr überhaupt könnt. Und aufgrund dieses Termins suchen wir dann eben die Räumlichkeiten. Da wir ja auch dieses Budget haben gegen Extremismus, dürfte das ja eigentlich da auch irgendwie draus kommen. Ja. Okay, super. Ja. Gut, dann melden wir uns. Danke. Danke. Okay, dann wäre der nächste Punkt, genau, die Sache von mir, Zeitplanung für LPT-TDPA. Die meisten werden das Ding schon kennen. Ich habe das schon mal vorgestellt. Da geht es darum, dass wir die Veranstaltungen, eben die großen Veranstaltungen, mehr über Nordrhein-Westfalen verteilen. Auf der Wiki-Seite habe ich das Ganze ziemlich ausführlich beschrieben, habe dann einen entsprechenden Rhythmus für vorgesehen, sodass jeder Bezirk innerhalb Nordrhein-Westfalens da die gleichen Chancen hat und auch gleich bewertet ist und die Möglichkeit hat, sich dafür so Veranstaltungen zu bewerben. Ich habe dazu auch einen Zeitplan, einen Raster erstellt, bei dem ich darauf geachtet habe, dass die Termine immer möglichst in den gleichen Wochen liegen und zwar von einem Jahr zum nächsten, also immer die LPTs in ganz bestimmten Kalenderwochen liegen, dann aber auch unabhängig von Ferienterminen und so weiter sind. Was mir wichtig wäre, damit wir damit weitermachen können, wäre der Punkt, dass wir heute zumindest uns überlegen, ob wir das so zukünftig beschließen wollen, dass wir das so machen, dann würde ich da für die nächste Sitzung einen entsprechenden ausformulierten Antrag zu stellen. In dem Zusammenhang habe ich ja auch nochmal mit der AG Events gesprochen, aber vielleicht sollten wir erstmal über dieses Konzept nochmal sprechen, falls da noch Fragen sind. Also ich finde das gut, aber wir müssen vielleicht nochmal erwähnen, dass wir jetzt den Sonderfall haben, dass wir die Aufstellungsversammlung haben, die wir ja schon ausgeschrieben haben, oder die ich schon ausgeschrieben habe. Genau, also die Aufstellungsversammlung ist nicht in diesem Konzept drin, weil sie natürlich vollkommen unabhängig davon ist. Dieses Konzept sieht halt die ganz normalen, regelmäßigen Termine vor, die wir haben und inklusive möglicher Zwischentermine, die wir da an der Stelle planen. Und die Idee ist eben die, dass jetzt schon Piraten zum Beispiel aus dem Regierungsbezirk Arnsberg sich überlegen können, wo sie vielleicht eine Halle für eine LPT haben, weil sie sind definitiv im Frühjahr 2014 dran, ein LPT auszurichten. Fitz, ich habe eine Frage. Ist das denn wirklich über die Info gegangen? Weil ich habe das heute versucht zu finden und habe es nicht gefunden. Was denn, die Ausschreibung oder was? Ja, genau. Ich habe das da irgendwie hingeschickt, ja. Ja, also ich habe sie gesehen. Ich auch. Okay, gut, dann habe ich sie einfach noch nicht gefunden. Achso, in dem Zusammenhang mal eine Frage an Alex. Sind denn da Bewerbungen eingegangen? Auf der NRW-Infoliste? Nein, in diesem Formular. Ich habe ja da immer noch irgendwie keine so richtige Übersicht. Ah, okay. Müsste ich jetzt mal eben gucken. Also ich weiß von, ich meine Zweien, die mit denen ich telefoniert habe, dass sie sich für diese Aufstellungsveranstaltung da beworben haben. Genau, Claudia. Wir schwafeln einfach noch eine Weile weiter. Nichts, was du protokollieren musst. Das kriegen wir doch hin, das mit dem Schwafeln, da sind wir doch gut. Genau. Ah, da sehe ich gerade den Hinweis, noch nicht beworben, aber wir arbeiten gerade dran, genau. Ja, aber generell kann man da erst einmal jetzt einen Blick drauf werfen oder irgendwie vielleicht auch eine Übersicht wäre toll. Ja. Ja, in der Tat, es gibt drei Bewerbungen. Also eine habe ich dir ja schon geschickt und es gibt noch zwei, die könnte ich dir auch noch zukommen lassen. Ich glaube, die eine ist obsolet, weil die war für irgendwann mal ganz woanders, oder? Ich muss gucken, wo, für welche Hallen die sind. Ja, egal, aber vielleicht packen wir das irgendwie in den Vorstandstracker, dann sehen wir es vielleicht alle. Ja, ich packe links gleich da rein. Dann ist ja noch bis Ende September Zeit. Ja, dann war ich neulich zusammen mit der AG Events. Wir haben da einen Mumble-Termin gehabt und ich suche gerade mal das Protokoll dazu raus, weil da steht das alles zusammengefasst. Moment. Vielleicht kann in der Zeit jemand die Frage links vom Mainman beantworten. Kann man schon sagen, wenn 30.09. Ende der Ausschreibung ist, wann circa die Entscheidung fallen wird und wie? In einer öffentlichen Sitzung mit Diskussion oder einfach per E-Mail über die NRW-Info bzw. PM? Wie immer hier, oder? Ja, klar. Ja, würde ich auch besprechen wollen. Wir wollen auch nicht intransparent hier irgendwo im Kämmerlein bestimmen, wer und warum. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eingerissen wegen den Ausschreibungen für Mediatoren und für die anderen. Also Personenausschreibungen sind ja was anderes als Örtlichkeiten. Also ihr müsst aber auch entschuldigen, wenn wir Personenausschreibungen nicht mit euch besprechen. Aber wir bekommen dann E-Mails von den Leuten, wo auch ihre ganzen privaten Daten und der Lebenslauf drin sind und so. Und dementsprechend wollen wir dann solche Sachen auch untereinander besprechen und dann sagen, wir machen das so, weil die arbeiten ja dann direkt mit uns auch. Worauf warten wir jetzt? Hoffentlich nicht auf mich, oder? Nein. Nee, auf mich. Auch nicht auf mich. Ich wollte doch was. Ja, genau. Das Protokoll zur Arbeitsgruppe Events, genau. Habe ich... Moment, alles ganz nett, nur werden sich die entsprechenden Fragen... Okay, an Wutze vielleicht nochmal der Hinweis. Also die Termine, wir haben bis jetzt die Sachen da relativ aus der Hüfte geschossen und das war eigentlich auch immer das Problem, dass die Termine aus der Hüfte geschossen wurden, weil wir dann größtenteils sogar noch deutlich mehr für Veranstaltungsräume zahlen mussten, als wenn wir das langfristig im Voraus geplant hätten. Es geht auch jetzt gar nicht darum, ob in einem bestimmten Veranstaltungsbezirk jetzt eine bestimmte Gruppe das jetzt organisiert, ob es jetzt wirklich die Piraten, wenn wir jetzt da unten das Sauerland nehmen, ob es jetzt die Piraten im Märkischen Kreis sind oder ganz woanders in der Gegend. Also es geht einfach um den Bereich. Ne? Von daher macht das schon Sinn, das Ganze da vernünftig durchzuorganisieren und eben auch über Jahre hinweg schon nach vorne zu schreiben. Okay, die Sache AG Events. Wir haben uns in der Vergangenheit hier auch im Vorstand mehrfach darüber unterhalten, dass es immer mehr dazu kommt, dass wir Veranstaltungen haben, die organisiert werden müssen, sei es so Sachen wie die FlauschCon, diese Kanzelfall-Sachen. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die vorgesehene Veranstaltung für die GEMA-Podiumsdiskussion, Sachen wie Christopher Street Day, Wagen und so weiter. Das ist alles bis jetzt immer so ziemlich nach außen gelaufen und wir haben uns überlegt, dass wir gerne zukünftig das an einer zentralen Stelle zusammenführen wollen und würden an der Stelle gerne die AG Events an der Stelle beauftragen, das ja zu organisieren beziehungsweise die Übersicht darüber zu behalten, was da wo passiert. Und da sind so diverse Sachen dabei, eben auch, dass es darum geht, eine Unterstützung zu bieten für alle die, die Finanzanträge stellen, die einen NRW-weiten Bezug haben. Wie gesagt, diese GEMA-Podiumsdiskussion, da fehlten einfach Informationen und so weiter. Das können wir als Vorstand alle nicht alleine machen. Da brauchen wir halt Unterstützung und das sollte an der Stelle eben in einem Punkt zusammenlaufen. Und ja, da würde ich an der Stelle auch gerne nochmal darum werben. Die AG Events braucht auch weiterhin noch tatkräftige Hilfe. Bitte meldet euch bei denen, damit wir da auch zukünftig viel besser organisiert sind und viel besser vorwärts gehen können. Jetzt sagt keiner mehr was? Ja, nö. Okay, also an der Stelle, ich mache für die nächste Vorstandssitzung, also ich werde bei dem nächsten Treffen der AG Events auch nochmal mit dabei sein und werde dann auch nochmal einen konkreten Antrag vorbereiten, sodass wir beschließen können, die AG Events dann offiziell zu beauftragen, eben mit der Liste der Dinge, die sie denn dann für den Vorstand tun sollen. Gut, dann war's das von meiner Seite. Dann würde ich zum nächsten Punkt gehen, und zwar zum Punkt Mediatoren. Ganz kurz, ein Hinweis noch an Wutze. Du kannst mich auch gerne mal anrufen. Wir können das auch gerne mal im Detail durchsprechen. Dann kann ich dir das ganze Konzept, weil ich möchte jetzt hier heute nicht den halben Abend damit schwallern, dieses Konzept auseinanderzulesen. Und dann erkläre ich es dir auch nochmal im Detail, was da wo zusammenhängt und wo die Idee dahinter steckt. Gut, Thema Mediatoren. Ja, das hatte ich kurz noch eingefügt, aber das war mir vorher im Vorfeld entfallen. Also ich habe mich ja vorgestern, war das vorgestern, Steffi? Ich glaube Dienstag. Dienstag. Dienstag, ja. Ja, war also, ja, Dienstag. Ist übrigens vorgestern. Das ist übrigens vorgestern, genau. Mit den beiden neuen Mediatoren getroffen, die wir ja vor kurzem auserkoren haben aus der Menge der Bewerber. Das ist die Annegret und der Hilmar. Da habe ich auf dem Vorstandsblog kurz mal was zu geschrieben, was sie für Hintergründe haben. Getroffen und wir haben unser erstes Gespräch mal geführt. Unter anderem haben wir mal die ganzen Brandpunkte, die wir im Moment in NRW haben, besprochen. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass wir jetzt diese Mediatorengruppe haben, diese beiden Leute, die da zusammenarbeiten. Und wenn irgendjemand irgendwie merkt, bei ihm am Stammtisch, da braut sich gerade was zusammen oder läuft es gerade nicht so super, man geht sich so ein bisschen an die Köpfe oder sowas, schaltet die Leute bitte rechtzeitig ein. Mediatoren oder eine Mediation kann nur wirken, wenn beide Seiten dazu bereit sind, die Probleme anzugehen und Probleme zu lösen. Wartet nicht, bis irgendeiner da, was weiß ich, einen Tisch umwirft oder sonst was, sondern wendet euch da vertrauensvoll an Hilmar oder Annegret. Da werden wir auch nochmal demnächst eine E-Mail-Adresse zu verkünden. Arndt, bist du noch da? Hast du die Mail von mir bekommen? Jo. Dankeschön. Ja, genau. Also wenn das eingerichtet ist, gehen wir doch mal laut und ja, dann wünschen wir den beiden viel Erfolg. Vielleicht noch, was ganz gut zu wissen ist, Die beiden teilen sich auf in Mediation und Coaching. Das heißt, der Hilmar wird dann zum Beispiel, wenn ihr das Gefühl habt, ich kann nicht auf meinen Stammtisch gehen, weil da ist eine Person, mit der kann ich nicht umgehen, die ist unangenehm zu mir, dann kann man sich zum Beispiel mit ihm zusammen telefonieren oder setzen und er erklärt dann halt Vorgehensweisen. Also er kann dann euch auch coachen, wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich unsicher. Und die Anne wird dann halt vorwiegend für die Mediation zuständig sein. Das ist es. Okay. Liquid Barcamp. Ja, also Liquid Barcamp wird stattfinden. Da ist jetzt gerade auch ein Link, den ich da hingepostet habe. In Köln am, wann war das? 10. Oktober oder irgendwie sowas? Da muss ich selber nochmal nachgucken, verdammt. Oh, am 6. 6. Oktober, genau. Und zwar in Köln, 10 bis 18 Uhr. Gasmotorenfabrik, steht ja alles da. Da soll es einfach mal, wir wollen einfach mal ein Barcamp machen zum Thema Liquid Feedback, in, hauptsächlich auch mit Bezug auf NRW, logischerweise. Ja, und entsprechend möchte ich das hier mal bewerben und hoffe auf rege Teilnahme. Das war's von meiner Seite. Okay, dann sehe ich an der Farbe das Carsten, Betriebssportmannschaft. Jo. Ich habe heute Kackbraun erwischt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Es geht jetzt einfach darum, wir hatten das ja im Liquid schon. Lasst uns einen Punkt vorziehen. Ein Drachenboot allgemein. Man wird es nicht glauben, wir haben es tatsächlich gewonnen, das Ding. vor allen anderen Parteien und mit einem doch respektablen Vorsprung haben wir das Ding echt nach Hause geholt. Der Wanderpokal ist jetzt bei uns. Wir haben die platt gemacht. Ja, wir haben sie platt gemacht, genau. Da kommt jetzt nach, ich glaube, 10 Jahren oder mehr, kommt jetzt das erste Mal eine andere Mannschaft außer die SPD auf diese Plakette. Die ärgern sich so sehr, dass sie in dem Käseblättchen lokal bei uns Artikel wohl lanciert haben, wo sie sich gelobhudelt haben, dass sie der glückliche Zweite geworden sind, weil sie doch zwei oder vier Leute weniger im Boot hatten. Also man sieht tatsächlich, dass sich die sogar bei so geringen Dingen schon richtig, richtig ärgern über uns. Das ist auch gut so. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei all denen, die einfach nur zur Unterstützung da waren. Das hat sicherlich auch einen großen Teil dazu beigetragen. Und das ist jetzt natürlich ein riesen Motivationsschub, um das Thema Betriebssportmannschaft auch anzugehen. Ich habe auch das Video des Tages, was der Klaus geschnitten hat, mal verlinkt. Da ist sogar aus verschiedenen Perspektiven unser Rennen zu sehen. Und nur mal so als kleiner Anhaltspunkt, die SPD behauptet, an der abgehenden Treppe wäre sie vor uns gewesen. Also so eine Realitätsverzerrung habe ich selten gesehen bisher. Aber es ist eigentlich nur belustigend. Medial haben wir nicht darauf reagiert, weil das ist einfach unterste Schublade, aber lustig. Betriebssportmannschaft hatte ich nochmal den Verein angefragt, weil es doch sehr weit im Jahr schon fortgeschritten ist und ich nicht bereit war, dass wir so viel Geld am Tisch legen. Dass es halt anteiligen Mitgliedsbeitrag gibt, dem hat deren Vorstand am Montag wohl zugestimmt. Das heißt, sie sagen jetzt, wir sollen nur noch für die restlichen paar Tage bezahlen. Die genaue Mail habe ich einfach komplett ins Pad reingekippt. Sie befreien uns auch von dieser Bootshausumlage. Da müssen wir dieses Jahr auch nichts mehr machen, so dass wir jetzt noch 375 Euro für das Jahr bezahlen müssen. Die 300 Euro einmalige Anmeldegebühr würde, wenn wir es nicht dieses Jahr machen, auch nächstes Jahr auf uns zukommen. Das ist, ich würde es als durchlaufenden Posten bezeichnen. Und ich hoffe, wenn die Mitgliedschaft ab dem 1.10. beginnt, dass wir die Veranstaltung mit der Fraktion am 5.10. bereits dort mit einfließen lassen können. Das heißt, das dort beschlossene Budget, ich glaube es waren 140 Euro, würden da drin auch direkt aufgehen. Das versuche ich auch noch zu arrangieren. Und ich würde ganz gerne, da nach dem Sieg doch sehr, sehr viele gefragt haben, wann es denn endlich weitergeht, ohne dass es jetzt überhaupt irgendwie über die NRW-Info oder sonst wo gelaufen ist, wo es natürlich auch noch drauf kommt, haben wir jetzt schon einen sehr guten Grundstock zusammen von Leuten, die einfach sagen, ich bin dabei, ich bleib dabei. Und wir haben es tatsächlich geschafft, auch ein neues Mitglied dadurch zu werben. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Und das möchte ich gerne einfach weiter betreiben. Und jetzt einfach eure Meinung dazu hören. Ein aktives Mitglied, wohlgemerkt. Ein aktives Mitglied, genau. Ja, ich möchte das auch, weil ich frage ja auch immer, wann es losgeht wieder und so. Ja, möchte ich gerne mal in den Raum werfen, dass wenn wir diese Betriebssportmannschaft haben, müssen ja nicht unbedingt alle Leute, die da da mal rudern wollen, Mitglied da sein oder vorher angemeldet sein, sondern das kann man ja auch spontan machen, oder? Ja, das ist möglich, Gäste mitzunehmen. Wir müssen alle halbe Jahr so eine Meldeliste abgeben, aber da ist es dem Verein egal, wenn jetzt Besucher drin sind. Und da müssen auch schon gar nicht nur Mitglieder drin sein. Darauf ist das Ding auch ausgelegt, dass wir auch Interessenten mitnehmen können, um einfach mal die Piraten vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Ja, der Punkt ist ja einfach, dass also durchaus auch die Möglichkeit besteht, dass mal so ein Stammtisch, der irgendwie Bock hat, mal sowas zusammen zu unternehmen, dann einfach bei uns die Möglichkeit hat, mal nach Mülheim zu fahren und sich da ins Boot zu setzen. Quasi als Teambildungsmaßnahme. Quasi als Teambildungsmaßnahme. Ja. Ja, also ich hatte das Vergnügen an dem Renntag ja da außen als Zuschauer dabei zu sein und ich muss sagen, es war wirklich so die einhellige Meinung, meine Güte, nee, was sind die gut und also alles war wirklich überrascht, wie gut das gelaufen ist und wir haben an der Stelle quasi die anderen Parteien so mal eben auf dem auf dem falschen Fuß erwischt und sind an denen vorbeigezogen. Also das war schon auch stimmungstechnisch da oben eine wirklich klasse Geschichte. Klaus, wir haben die nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Wir waren klar besser. Ja, natürlich. Guck dir den Start an. Hey! Das sieht aus, als hätten wir einen Motor. Psst, nicht sagen. Na, der heißt Piraten. Mainman, ja, es gibt Zeitungsartikel dazu. Ich müsste mal beim Lokalkompass eben gleich gucken. Da findest du allerdings immer nur, und das ist eigentlich sehr seltsam, also das Parteienrennen ist immer das, was als Hauptaufhänger bei diesem Rennen am Montag gilt. Dieses Mal ist es halt so, dass das Parteienrennen, ich glaube, in zwei Zeilen erwähnt wurde. Da mussten sie natürlich schreiben, dass auch wir gewonnen haben. Und in diesem Lokalkompass ist halt dieser große Wir sind Zweiter geworden Artikel drin. Das ist halt ein bisschen ungewöhnlich, aber es zeigt halt, woher der Wind letztendlich da bei diesen ganzen Blättchen weht, bei der WAZ-Gruppe. Ich darf nochmal einen Kommentar von einem alten Achterruderer einfügen dabei. Ich habe mir das auch leider nur auf den Videos angucken können, aber euer großer Vorteil war wirklich, dass ihr vom ersten Schlag an zusammen wart, dass ihr wirklich eine hohe Schlagfrequenz sehr schön eben gemeinsam gezogen habt und damit habt ihr die anderen sofort vernascht, weil die alle deutlich unrhythmischer waren und da hat sich wirklich das Training super bemerkbar gemacht. Dankeschön. Weil nämlich beim Start kommt es immer darauf an, dass wirklich sozusagen die Harmonie da ist und die war einfach super zu sehen. Ah ja, da ist ja schon der Artikel verlinkt. Jetzt noch, könnte eben jemand das Video nochmal hier in den Chat verlinken? Die Bitte war noch da, ich bin gerade nicht im Chat. Klar, Moment. Jo, so lange. Claudia war schneller. Ja, also wer Lust und Zeit hat nebenbei oder später, schaut euch den Artikel an, schaut euch das Video an. Sehr schöne Realitätsverzerrung. Okay, aber wir haben noch das Thema Betriebssportmannschaft. Meinungen, auch aus dem Zuhörerraum, wie auch immer. Vielleicht sollten wir noch die Umfrage erwähnen. Wir haben ja schließlich ein Feedback dazu gemacht. Die haben wir schon erwähnt, letztes Mal. Die ist ja mit 70% dafür ausgegangen, wenn ich mich recht erinnere. Naja, vielleicht sind ja heute nicht alle da, die beim letzten Mal dabei sind. Wie, haben wir keine Stammzuhörer? Ah, der Michael. Beabsichtigen wir denn auch so eine Proletensportart wie Fußball zu machen? Um Gottes Willen. Na, warum eigentlich nicht? Also wenn Leute das wollen, wäre mir das eigentlich egal. Also ein Torwart hättet ihr schon. Also sagen wir mal so, es ist alles zu favorisieren, wo wir Teambuilding-Maßnahmen machen können, wo wir die Leute zusammenbringen können, wo die Leute miteinander sprechen, kommunizieren, eventuell auf der persönlichen Ebene Dinge ausräumen können und einfach ein positives Erlebnis haben. Das ist so die Intention, die wir dahinter haben. Aus aktuellem Anlass schlage ich jetzt American Football oder Rugby vor. Boah, geil, da würde ich mega gerne mitmachen. Eishockey. Da bin ich wohl raus in meinem Rennstall, was? Rennen fahren, das ist ja jetzt nicht so teammäßig. Ja, eben. Nee, das darfst du nicht machen. Kartfahren ist da immer noch cool. Ja, aber ich meine, gesunder Körper, gesunder Geist, da sollten wir ja schon gucken, dass die wenigstens so ein bisschen was mit Bewegung zu tun haben. Dann lass den Schumi nicht hören. Wenn du mit dem Kart jemand jagst, was glaubst du, wie viel Bewegung der dann hat? Das ist auch gut. Also nochmal, die Frage war ernst gemeint, wie kann man das dann organisieren? Muss man, muss ich da was machen? Muss ich dich ansprechen oder wie läuft sowas? Ha, Michael, du bist doch ein alter Hase bei uns. Du weißt doch, der Pirat, ne, ist selbst. Also fängst du an, dir das zu organisieren, guckst mal, dass du ein Team zusammenbekommst und fängst mal an, so ein bisschen zu trainieren und schaust mal, wie lange die Leute dabei bleiben. Also so, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Und wenn da sowas Stabiles rauskommt, was halt gut läuft, dann guckst du weiter, wo du dich an einem Verein andocken kannst quasi. Also Frage ist natürlich auch kurz, gibt es irgendwo Fußballturniere für Parteien oder sowas? Weil sowas wäre natürlich dann ganz klasse. Sowas gibt es, deswegen meinte ich das ja. Nur zum Trainieren und so sind wir verdammt verstreut, ne? Gut, aber das ist beim Drachenboot auch nicht so viel anders. Das Drachenboot hat halt Vorteil, da gibt es halt wenig Taktik. Du hast halt ein paar bestimmte Grundzüge zu machen. Ich weiß nicht, wie intensiv man beim Fußball trainieren muss. Wir haben jetzt 4 Trainings gehabt, ja 5. Und das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Ich habe jetzt zu wenig Ahnung, um zu sagen, das müsste beim Fußball jetzt so oder so sein. Aber es ist alles zu bevorzugen, wo wirklich Dinge passieren, wo Leute kommunizieren, zusammenwachsen, Teambuilding, sowas halt. Okay, danke erstmal. Gut. Die Mail habt ihr ja gesehen. Ist daran irgendwas auszusetzen? Passt da was nicht, was der Verein uns geschrieben hat? Ist das okay? Ja, also ich bin dafür. Ich finde das gut. Genau, voll dafür. Yippie! Deswegen würde ich das Ding jetzt da unten einfach mal zur Abstimmung stellen. Gibt's jemanden, der dagegen ist? Gibt's Enthaltungen? Dann würde ich mal behaupten, dass wir einstimmig dafür waren für Carstens Antrag. Juhu! Gut, dann werde ich jetzt zeitnah beginnen, auch über die innere Info zu gehen und dann halt über weitere Kanäle verteilen lassen, dass wir dann halt schauen, dass Interessenten sich melden können und wir eine stabile Mannschaft aufbauen und immer wieder Gäste halt reinladen. Und wir werden uns einen Prozess überlegen, wie die Mitglieder dann auch relativ schnell Interesse bekunden können, um einfach mal mitzufahren. Ja, super. Wenn du was raushaust, packst du es auch auf den Vorstandsblock, ja? Oh, ein neues Medium zur Kommunikation. Ja, das werde ich tun. Ich rufe dann vielleicht einen von euch nochmal an vorher. Auch gut. Gut, dann hatte ich, glaube ich, noch eins darunter. Das hatte ich eben schon mal angerissen. Wahlen stehen immer wieder an. Investitionsgut anschaffen würde ich jetzt gerne beginnen. Das erste wäre halt wieder so Infostandpakete, wo ein Pavillon drin ist. Das ist halt das hauptsächliche Material, wo auch wieder Tische drin sind. Und das dann versuchen, auf die 53 Kreise, die wir haben, auszudehnen, damit wir sicher sind, dass zur Bundestagswahl und dann natürlich auch zur Kommunalwahl wir wenigstens in jedem Kreis eins haben. Da stand ja schon eine Anmerkung drunter, dass einige Kreise verdammt groß sind. Ja, das ist richtig. Man kann das Ganze sicherlich auch ausweiten, aber wenigstens jeder Kreis sollte ein Pavillon haben. Damit sind wir in NRW, wenn ich das so richtig überblicke, ganz, ganz weit vorne. Weil das kann im Moment so kein anderer Landesverband aufbieten und ich denke mal, das ist schon ein gutes Stück Luxus, was uns aber auch in der Wahl, die wir jetzt auch gut bestritten haben, sehr, sehr, sehr weit gebracht hat. Und das würde ich gerne angehen. Entweder wir machen es auf einen Schlag oder wir gucken, dass wir das sukzessive machen. Da müsste ich mit Steffi nochmal sprechen, was da am schmerzfreisten ist. Ich finde die Idee gut. Ich würde dazu aber noch sagen, wenn wir uns schon diesen Luxus leisten, würde ich uns gerne noch jemanden leisten, beziehungsweise das kostet uns ja dann nichts, aber ich würde es gerne ausschreiben, dass wir da ein oder zwei haben, die sich dann hauptverantwortlich eben um diese Geschichte kümmern und immer im Auge haben, wo die sich gerade so befinden. Okay, wo sie sich befinden, werden wir später im Netz sehen, also wenn wir sie inventarisiert haben. Was wir jetzt nur machen müssen, ist mal gucken, wo die Dinge überhaupt im Moment stecken, ob die in der Liste noch stehen, die Leute, die sie auch haben. Das ist das eine, wo wir uns drum kümmern müssen. Und das andere ist, ich hätte wirklich gern jemanden als Ansprechpartner, der das einfach koordiniert, dass die Orte sich nicht untereinander anrufen müssen. Diese Pavillons, das ist, habe ich selber schon erfahren, das sind kleine Heiligtümer, da sitzt jeder drauf, die gibt keiner gern her, auch wenn er vielleicht gar keine Veranstaltung hat, aus Angst, er kriegt sie nicht wieder zurück. Und wenn da jemand ist, der das einfach beauftragt und sagt, du rufst jetzt da an und dann kannst du dir den abholen und das wissen die Leute dann auch und dann funktioniert das auch ein bisschen lockerer, würde ich sagen. Ja, können wir machen nach der Inventarisierung, okay. Also wenn wir die wirklich benummert haben. Na klar, vorher wissen wir ja eh nicht, wo die sind. Ja. Wie ist denn die Meinung der anderen Vorstände zu dieser Sache jetzt? Ich bin voll dafür. Ja, gute Idee. Sollte auf jeden Fall jeder Kreis irgendwie über die zumindest diese Basismittel verfügen und eine Pavillon ist auf jeden Fall immer eine schöne, aufmerksame, sinnvolle Investition, die irgendwie jeder haben sollte. Jawohl. Und das, was der Mainman sagte, denke ich, habe ich eben auch gedacht, ob man die Pavillons nicht mit GPS-Sendern ausstatten kann. Ja, ganz genau. Dann weiß man auch auf jeden Fall, wo sie sind, ne? Und das in der Piratenpartei, da weiß natürlich keiner, wie man den abmacht. Und mit Oktokoptern. Da kann man die direkt hin und her fliegen lassen. Ja! Ich kenne nur den Catcopter. Okay, ihr kennt die Mitgliederstruktur noch nicht so ganz, glaube ich. Ich kenne Mitglieder, und das ist kein Scherz, die haben Bunker. Ja? Da möchte ich mal den GPS-Sender sehen, wenn er da versucht rauszukommen. Alles eine Sache der Sendeleistung. Genau, muss der Akku halt größer sein. Der steckt in den Gewichten, die 25 Kilo Dinger dann, mal 4. Nee, der muss schon fest verbaut sein, im Gestänge. Okay, kein Wireless-Strom? Nein, das ist ja dann mit den Solarelementen obendrauf. Oh, scheiße, wir brauchen 30 Tonnen, um den Pavillon zu transportieren. Autsch. Da kannst du dann besser eine persönliche Leibwache für den Pavillon einstellen. Auch wieder wahr. So, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine ergänzende Frage dazu, wenn wir jetzt 53 sagen. Es gibt einige Kreise, die haben entweder schon einen angeschafft, privat oder VKV oder sonst irgendwas. Ich würde trotzdem hingehen und würde sagen, Grundausstattung in jedem Kreis einer. Was dann noch obendrauf kommt, ist obendrauf. Ja. Ja, genau. Wir können nicht die Kreise jetzt, die sich jetzt auf eigenes VKV oder über Spenden so ein Ding angeschafft haben, dadurch bestrafen, dass sie jetzt keinen kriegen. Können wir das nicht individuell entscheiden? Vielleicht haben die unter Umständen gar keinen Platz jetzt, um das Ding einzulagern. Also ich find das gut, ich möchte das auch so machen. Aber wenn die jetzt zwei haben und die können da gar nichts mit anfangen, nur um denen zu sagen, ihr kriegt den jetzt, weil die anderen auch einen kriegen, finde ich das. Ja, aber dann haben wir zur Not einen auf Reserve, weil irgendwann geht auch so ein Ding mal kaputt. Also das ist jetzt auch alles, denke ich, nicht schlimm, wenn da irgendwo eins halt zu viel sind. Außerdem müssen wir die ja nicht dazu zwingen, die Dinger bei denen vor Ort einzulagern, wenn die sagen, das geht nicht. Da finden wir dann auch schon eine andere Unterkunft dafür. Also das, glaube ich, ist nicht das Problem. Also macht das besonders bei den großen Kreisen Sinn, die ja teilweise fast 100 Kilometer Fahrtstrecke zwischen ihren Orten haben, dass man da dann eben auch an zwei Orten, die relativ weit auseinander liegen im Kreis, jeweils einlagert. Das ist durchaus sinnvoll. Eben, also ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass, wenn du sagst, ihr bekommt ein Pavillon in eurem Kreis, dass du da zu hören kommst, ach nö, eigentlich wollen wir gar keinen. Die Kempner wollen zum Beispiel keinen. Ja, campen! Campen! Ich bitte dich. Da muss ich widersprechen. Nehmen würden wir den ja, aber zu diesen normalen Zeiten würde der ja Geld kosten. Also wie jetzt. In Bundestag, Landtag, Kommunalwahl würde der uns ja keinen Pfennig kosten, wenn wir den aufstellen. Ja, ist doch super. Und noch mein Vorschlag. Vielleicht sollte jeder Kreis einen eigenen Lagerverwalter auswählen, der zu allen Wahlen permanent die Sachen rausgibt vor Ort, wo die sich alle dran wetten könnten. Ja, da läufst du wieder in die Gefahr. Dann hast du da einen, der ist dann vielleicht aktiv in der ersten Zeit, dann ist er wieder nicht mehr aktiv. Und ich weiß nicht, wie viel Material so ein Kreis lagert. Also es ist sehr unterschiedlich und im Moment sehr übersichtlich in den einzelnen Kreisen. Okay. Und du musst für jeden Kreis erstmal jemanden finden, der dich das freiwillig ans Bein bindet. Ah, ich würde das machen. Ich bin jeden Tag zu Hause, 24 Stunden. Na gut, in den Kreisen, wo es ein KV gibt, da kannst du zur Not den Vorsitzenden an die Ohren ziehen. Ja, da würde ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, weil wir wollen unsere Kreise ja autonom halten. Wenn es diesen Bedarf dort gibt, die werden das schon machen untereinander. Da bin ich fest der Überzeugung, da sollten wir als Land nicht versuchen reinzugehen. Als Land sollten wir nur das Inventar, was wir als Land haben, im Auge behalten, auf der Landesebene. Was die Kreise machen, also da vertraue ich schon darauf, dass sie das alleine hinbekommen. Das sehe ich genauso. Gut, werde das jetzt erstmal weiterverfolgen. Ich frage nochmal in Duisburg, ob sie denn dann ihren Spendenfinanzierten noch weiter verfolgen wollen. Wenn nicht, ist auch okay, dann machen wir das darüber und Steffi, wir telefonieren bestimmt nochmal zu dem Thema. Gelegentlich. Genau. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle noch keinen Beschluss herbeiführen wollen. Das ist jetzt erstmal nur so ein Meinungsbild gewesen, was ich haben wollte. Beschlussfähig ist das Ding noch nicht. Okay. Dann sind wir am Schluss und brauchen eigentlich... Eine Sache hätte ich noch, wenn wir jetzt eher am Schluss sind bei Sonstigem. Ich würde gerne den Eilantrag der Grimmbrucher nochmal kurz reinziehen. Und UG, bitte nicht vergessen. Oh ja, stimmt. Ihr habt den... Also ich fasse kurz zusammen. Es ging darum, irgendwie gegen ein Glasverbot klagen, weil die Stadt Grimmbruch in einzelnen Teilen wohl verbieten möchte, dass man da Glasflaschen überhaupt mit sich rumführen, tragen darf. Da es keine Landessache ist, hat mir, glaube ich, soweit schon intern ein bisschen schlamaukert, dass das eine VKV-Sache ist. Und du, Klaus, hast gestern irgendwie mit denen gesprochen, ne? Genau, ich habe gestern mit denen gesprochen und das Ganze sieht also so aus, dass die der Rechtsanwalt hat also gesagt, es ist relativ einfach, also das wird wohl relativ positiv ausgehen, die ganze Geschichte. Es gibt auch andere Beispiele, die da schon entsprechend positiv beschieden worden sind. Das Problem, das die jetzt haben, ist, die müssen, wenn die diese Anzeige erstattet haben, beziehungsweise dieses Gerichtsverfahren anstreben, einen Prozesskosten Beitrag zahlen, erstmal in der Größenordnung von 500 Euro, was sie zurückbekommen, wenn sie dieses Verfahren gewinnen. Darüber hinaus kommt auch noch der Rechtsanwalt da zum Tragen. So, auf jeden Fall haben wir da gestern Abend drüber gesprochen, dass das eine Sache ist, die erstmal ziemlich lokal begrenzt ist und deswegen der Landesverband da nicht zum Tragen kommt. Ich habe gestern auch nochmal geschaut, der Landkreis hat im eigenen VKV-Budget relativ viel Geld, sodass sie das auch problemlos selber bestreiten können. Und die Kosten für den Rechtsanwalt würden auch nur als durchlaufender Posten auflaufen, weil die wohl mit dem gesprochen haben, der möchte da zukünftig mehr in der Richtung machen und so weiter. Und deswegen würde er den Grevenbräuchern dann eine Rechnung stellen, wenn die beglichen ist, den gleichen Betrag denen wieder per Spende zur Verfügung stellen. Das heißt, es würde dann eine Spende auf dem Konto des Landesverbandes eingehen, das direkt eben im Verwendungszweck eben für diesen Kreis da vorgesehen ist, sodass für die letztendlich da unterm Strich keine Kosten entstehen. Weißt du denn, bis wann das entschieden sein muss? Habt ihr da auch irgendwie drüber gequatscht? Die wollten jetzt das Ganze irgendwie, morgen muss irgendwie diese Geschichte da in Gang gebracht werden. Also morgen muss irgendwie dieser Antrag da raus oder diese Anzeige raus. Und die wollten sich da heute jetzt nochmal zusammensetzen oder spätestens morgen da nochmal im Landkreis da rumfragen, ob man die Sachen da jetzt aus dem VKV nehmen will. Letztendlich ist das eine Sache, über VKV können sie das ja ohne weiteres finanzieren, ne? Ja, das ist nicht die Sache. Ich frage einfach halt nur, weil, ja. Klar, aber ja. Ja, weil die 500, die müssten wir ja doch schon öffentlich genehmigen per Umschluss, deswegen. Ja, klar. Beschluss, deswegen. Klar, aber wenn das dann an der Stelle deren VKV ist, da hätte ich auch kein Problem mit zu sagen, ja, bitte, wenn ihr da von eurem Budget diese 500 für die Aktion ausgeben wollt, dann ja, also könnt ihr das tun. Ja, es gehört zum Kreis Neuss, das ist halt eine größere... das ist immer das Problem, was ich beim Kreis Neuss, also gut, ich bin zwar auch Neusser, aber leider auch, weil es halt auch so ein Hardcore-Flächenkreis ist, blöderweise, ne? Ja. Klar, das ist aber andersrum ist das eben genau so eine Geschichte. Dafür ist das einfach nicht weit genug landesweit tragfähig, als dass man sagen könnte, oh, da tut jetzt der Landesverband. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich hatte nur auf jeden Fall versprochen, das mal anzusprechen, gerade weil du halt gestern mit denen gesprochen hattest. Und immer ein Drittel des Vorstandes auch aus Neuss ist. Kann man ja mal so ein bisschen ausnutzen. Wollte ich das zumindest mal wissen, was einfach in dem Gespräch da gelaufen ist, einfach, weil ich es eben mal, ja, auch zugesagt habe, da zumindest dich mal drauf anzusprechen heute Abend noch. Ja, klar. Ganz kurz noch eine Anmerkung dazu. Ja, bitte. Und zwar, du sagtest gerade, dass diese Klage in anderen Gemeinden auch schon durchgegangen worden ist. Die sollen sich doch bitte mal mit den Hammern in Verbindung setzen, weil bei uns ist die Klage in erster Instanz abgewiesen worden. Ah, okay. Das klang gestern im Mumble noch anders. Ja, deswegen frage ich halt auch, bis wann das halt sein muss. Sonst hätte ich ja ganz gerne gemacht, weil es halt eben trotzdem ein größerer Betrag ist und jetzt bei uns auch 60 Euro im Monat für Raummieten abgehen. Dass man das per Doodle irgendwie hätte machen können und per Umfrage. Wenn das irgendwie morgen anlaufen soll, ist das natürlich ein bisschen sehr hektisch. Abend. Also ich bin Antragsteller. Deshalb eine kurze Wortmeldung nochmal dazu. Wir haben erst am Sonntag dann aufgrund unserer Anfrage an die Rechtsabteilung halt eine Antwort erhalten zu diesem Fall, wo uns auch Erfolgschancen in Aussicht gestellt worden sind, ziemlich große sogar. Und daher muss das alles relativ schnell gehen. Wir hatten am Sonntag auch noch die Kreismitgliederversammlung, deswegen haben wir das erst am Montag dann gelesen. Und die Frist, die Klagefrist läuft halt am Freitag aus. Das heißt, das müsste spätestens morgen rausgehen. Wir haben das heute rausgeschickt. Der Antragstellung war ja vorher, und das ist ja letztendlich entscheidend dafür. Und daher war das alles ein bisschen knapp. Wir haben das auch auf der Mailingliste im Kreis Neuss dann vorgestellt. Heute Morgen um welche 7 Uhr noch war es, um mal zu checken, ob da irgendwelche starken Widerstände sind, waren auch nicht. Dementsprechend ist es dann so durchgesetzt worden. Notfalls würden wir es aus privat aus eigener Tasche bezahlen. Allerdings haben wir da selbst nicht wirklich was von, sondern es geht um die politische Vertretung letztendlich unserer Ziele. Ja, da ist eine Wortmeldung. Komm mal hoch. Ja, lieben Nadelacker Wolfgang, so Namen zusammen. Folgendes, wir hatten das beantragt aus einem ganz normalen Grunde, erstmal in Hamm. Da hatten wir auch uns mit auseinandergesetzt, etc. Da war auch alles verknüpft worden in dem Fall. Der Rechtsanwalt, der uns vertritt, der hat das Glasverbot in Konstanz durchgepaukt. Also abgeschafft oder abgewürgt. Okay, das sagt mir was. Also sie sind nicht ganz unbedarft in die Sache. Und nee, das war von mir auch gerade so nicht gemeint. Das war einfach nur zur Info, dass es bei uns halt massive Probleme da gibt. Ja, nee. Ist nicht das Thema. Das Problem ist halt wirklich, wir haben jetzt im Prinzip alle Ordnungsträger angeschrieben, Polizei, Katastrophenschutzbeauftragten, Rotkreuz etc., die Stadtgenbruch selber auch. Und da kam halt immer nur die Antwort, ja, wir haben halt hier keine Statistiken über die Sachen, aber wir haben das einfach mal erlassen. Also die Sache ist, es gibt halt keine besonderen Auffälligkeiten. Es gibt keine Statistik irgendwie, dass da ein besonders großes Gefahrenpotenzial wäre oder zu besonders vielen Verletzten käme. Aber sie haben einfach mal das Verbot erlassen und anhand der Verboten, die auch die erlassen worden sind und noch die geplant sind, kann man ganz klar sehen, es geht nicht darum, Glas zu verbieten, sondern unerwünschte Leute zu verbieten. Das heißt, Jugendliche und ärmere Menschen von den Plätzen zu übertreiben. Das kann man erkennen, an welchen Orten diese Verbote ausgesprochen worden sind und in welchem Zeitraum diese gelten. Am Bahnhof gelten diese ganzjährig, wo sich die anderen Menschen aufhalten. Im Park gelten diese im Sommer, wo sich dann ein paar Jugendliche aufhalten, weil sie sonst keine Möglichkeiten haben und so weiter. Das entspricht überhaupt gar nicht dem Gefahrenpotenzial. Und das war mit einer der Gründe, warum wir dann dagegen vorgehen wollen. Ja gut, also wenn das morgen entschieden sein muss, im Prinzip soll man dann heute jetzt noch in der Sitzung noch irgendwie abstimmen oder einen anderen Antrag draus machen, oder? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, deswegen fahre ich gerade. Also nochmal kurz, die Frist läuft definitiv morgen um 24 Uhr ab. Ja gut, dann bleibt ja keine andere Möglichkeit, da jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir unterstützen das oder wir geben das Budget frei oder nicht. Ja. Könnt ihr mal aus eurer Mail gerade nochmal den Antrag raus copy-pasten und dann einfach nur müssen wir nur die eine Zeile ändern, dass das ein Antrag ans VKV-Budget ist und die 500 eintragen. Das wäre jetzt irgendwie am einfachsten, glaube ich. Wer und wohin? Also ins unser Vorstands-Live-Protokoll-Pad und irgendjemand von euch oder ich mach's halt mal selber. Zeile 727 habe ich in Maske eingefügt. Ich schieb das gerade erstmal einfach nur rüber, da müssen wir nur so zwei, drei Kleinigkeiten anpassen, aber. Wer ist Antragsteller? Ja, Sekunde, das ist in einer ungünstigen Reihenfolge in der Mail, deswegen kommt das jetzt peu à peu. Komm, der Rest ist noch her. Hallo? Ja. Wo kommt der Rest denn jetzt noch her? Welcher Rest? Verwirre ich mich gerade wieder selber? Sekunde. So, da steht jetzt der Antrag. Ja, ich verwirre mich selber, ja. Ah, okay. Ja, langer, konfuser Tag heute gewesen. Da fehlt nur der konkrete Betrag, ne? Oder beziehungsweise zumindest eine Größenordnung, ne? Ne, steht da oben. Finanzmittel aus dem VKV-Budget in Höhe von 500 Euro. Okay. Moment, ich hab, im Antrag. Wenn ich wieder kurz unterbrechen darf, ich habe heute die konkrete Summe bekommen. Ja, klar. Ich hätte euch jetzt eh gebeten, bitte mal ins Vorstandsbett zu kommen und da einmal noch drüber zu gucken. Also 484 Euro ist das momentan. Wo steht die genaue Summe, in welcher Zeile? Zeile 734. Also wir werden als nächstes circa Ende nächster Woche eine Vorschussanforderung in Höhe von 484 Euro bekommen, wenn das Gericht meiner Streitwertangabe folgt. Sorry, ich sehe da keinen Betrag oder ich bin doof. Ich kann dir da helfen. Ich sehe in 734 auch keinen Betrag. Wobei zu diesem Betrag eigentlich noch die Rechtsanwaltskosten kommen, die jedenfalls von beiden Seiten oder von einer Seite. Wobei erfahrungsgemäß, das ist natürlich nicht verpflichtend damit verbunden oder ähnliches, darf man ja gesetzlich auch nicht, aber in Paderborn in dem Fall war es auch so, dass der Rechtsanwalt da auch entsprechend zurückgespendet hat. Kann jemand bitte kurz bestätigen, dass in Zeile 734 Antrag gleich der Landesvorstand möge entscheiden, Finanzmittel aus dem VKV-Budget in Höhe von 4,4 Euro für eine Klage steht? Nein, kann ich nicht bestätigen. Nein, du bist getrennt worden offenbar. Ach so, boah, was soll der Scheiße hier? Kannst du mir den genauen Betrag bitte nochmal sagen? 484 Euro. Danke. So, Entschuldigung, jetzt fürs Übercopy-Pasten, aber jetzt sollte das so sein, wie es sein soll. Das wären dann die Kosten, die für an das Gericht zu überweisen sind. Ich habe jetzt natürlich vom Rechtsanwalt keine Kostennote, in welcher Höhe das sich belaufen wird, weil es einfach noch folgt. Das gibt es jetzt noch keine Aussage zu. Wie kann man das da machen? Ja, das würde letztendlich ja über den gleichen Weg laufen. Ihr würdet auch wieder einen VKV-Antrag stellen, eben für diese Kosten. Okay, also da gibt es dann, weil er ja vorher beauftragt werden muss, letztendlich bevor der an die Rechnung kommt, da gibt es dann keine Probleme. Naja, wenn das eh zurückspendet, wäre das ja auch so oder so relativ locker zu erledigen, oder? Also, dass er eine Spende erteilt, davon gehe ich erstmal aus, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ob das für euch so einfach geht, weiß ich nicht. Das müsst ihr wissen. Eine Ausgabe darf ja nicht an eine Spende gekoppelt sein. Also von daher, ja, keiner spendet, aber die Ausgabe ist unabhängig davon. Ja, und das VKV-Budget, das müsst ihr letztendlich im Kreis den Kopf für hinhalten. Ja. Und wir müssen verlieren. Davon gehe ich jetzt auch erstmal nicht aus. Nee, ich sag's aber trotzdem vorweg schon mal. Ich werde mich da gleich auf jeden Fall enthalten, weil das ist, kann ich einfach, da ich selbst betroffen bin als Kreis, nichts zu sagen irgendwie. Ich habe da immer so ein bisschen Angst vor, wenn das nicht hundertprozentig irgendwie feststeht, dass, Also bitte auch nicht persönlich nehmen oder auf die Sache zu Sache beziehen, dann, aber da ich, gesagt, persönlich betroffen bin. So, Infosocke, Marc, hier Wolfgang, habt ihr nochmal drüber geguckt? Im Absatz 737 steht halt noch wenige 100 Euro drin. Oh ja. Und, das sind halt diese Gerichtskosten, ich sag mal Kaution, die uns verlegen ist. Deshalb würde ich präferieren, dass wir da Gerichtskosten oder irgendwie sowas schreiben in Absatz 734. Schreib's rein. Und das kann ja auch raus, weil da auch schon wieder wenige 100 Euro belaufen steht und die Summe vorher schon genannt ist. Okay. Ja, sollen wir das dann so abstimmen. Von mir aus gerne. Gut, dann würde ich das jetzt... ja, war da noch was? Bei einem Betrag von 484 Euro und einem dann irgendwie eine unbekannte Summe, was der Anwalt kostet. Hier stehen jetzt nur die 484 Euro. Die Anwaltskosten werden als separater VKV-Antrag gestellt, wenn die Kosten klar sind. Und wenn die dann 2000 Euro sind und zu groß sind? Dann haben wir Pech gehabt. Ich meine, was passiert dann mit dem Geld aus diesem Budgetbeschluss sozusagen? Das ist für die Gerichtskosten, was der Richter letztendlich kostet und ähnlich. Wenn er ist der Betrag, der voraussichtlich für ungefähr vier Gerichtsverhandlungen hinterlegt werden muss. Normalerweise dauert sowas keine vier Gerichtsverhandlungen. Und wenn natürlich von Anfang an, wenn bei der ersten Verhandlung klar ist, wir werden damit nicht durchkommen, dann ziehen wir natürlich auch zurück. Wäre blöd, das dann bis zum Ende laufen zu lassen. Daher werden da auch nicht, würde dann auch nicht der entsprechende Betrag anfallen, wovon man ausgehen kann. Was der Jurist dann letztendlich kostet, von unserer Seite oder von der Gegenseite. Wolfgang ist in dem Fall der Kläger, weil es keine juristische Person machen kann, sondern nur eine natürliche. Bliebe dann, in Anführungsstrichen, ist das dann sein Risiko. Wobei wir Piraten aus Grimm auch gesagt haben, wir würden dann notfalls in die Bresche springen und dass wir uns dann aufteilen. Dementsprechend würde dann der Landesverband auch nicht belastet werden, wenn er es nicht bezahlen will. Und noch also, unter der Voraussetzung, dass euer Streitwert anerkannt wird. Ja, und unter der Voraussetzung, dass sie verlieren. Ja, weil sonst bezahlt das ja die Gegenseite. Also, mir geht es halt einfach darum, was passiert, wenn man den Anwalt sich nicht leisten kann. Also wir jetzt, weil ja momentan noch nicht feststeht, wie viel der ungefähr kosten wird. Ist dann das Geld weg, ein Teil vom Geld weg, nichts von dem Geld weg? Das ist für die Gerichtskosten, für den Richter und ähnliches. Ich weiß nicht, wenn man keinen Anwalt findet, warum man sich nicht leisten kann, entstehen ja schon Gerichtskosten. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Klage eingelegt. Ich mach's einfach in der Antwort für dich. Also entweder, wenn das die positiv ausgeht, kriegen wir Geld wieder. Wenn es negativ ausgeht, ist das Geld weg. Also ja, zumindest, dass das jetzt hier beantragt wird. Bezahlen, was passiert dann? Wird die Klage gar nicht eingereicht? Das verstehe ich gerade einfach nicht. Die Klage wird eingereicht. Auf diesem Grund bekommen wir vom Gericht eine Kostenrechnung von 484 Euro Gerichtskosten. Der Anwalt hat seine eigene Anwaltstabelle, wo er im Prinzip auch nur feste Kosten von berechnen kann. Er kann nicht sagen, von wegen wie in Amerika nach dem Motto, Streitwert vor 2 Millionen, dann berechne ich mal locker 1,5 Millionen. Aber er hat ein Spektrum von bis. Ja, es geht nicht um Glas. Es geht sich nicht um eine Millionenklage. Daher hat er einen Streitwert von 5000 Euro festgelegt, der auch nicht höher gesetzt werden dürfte. Also ich sehe da als Nicht-Jurist zumindest keinen Grund, warum eine Glasflasche über 5000 Euro Streitwert, sag ich mal, haben sollte. Und daran bemessen sich auch die Gerichtskosten. Also wenn wir den Fall verlieren sollten, dann sind auch nicht automatisch diese 484 Euro weg. Sondern da ist dann ein Anteil davon weg. Der reicht jetzt für vier Gerichtsverhandlungen vermutlich. Und dann wäre vielleicht ein Viertel davon weg oder die Hälfte davon weg. Und zu den Kosten von dem Rechtsanwalt, von unserem Rechtsanwalt, ist es so, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, ist davon auszugehen, dass der ziemlich wenig kosten wird, um es nochmal vorsichtig auszudrücken. Verstehe mich nicht falsch. Anwalt der Gegenseite, genau. Müssen wir den nicht auch bezahlen? Das habe ich vorhin schon gesagt, ja. Da wird es keinen Anwalt geben, weil das im Prinzip nur ein Bevollmächtigter von der Stadt ist und der auch nur fest an bei der Stadt angestellt ist. Besteht nicht die Möglichkeit der Prozesskostenhöhe? Für die Partei? Ja, wenn der Kläger nicht mal ausreichend Einkommen verfügt, müsste der doch Prozesskostenhilfe beantragen können. Geht doch nicht. Es ist doch keine juristische Person zugelassen. Privatperson, so wie ich verstanden habe. Ja, ganz genau. Privatperson. Wenn er zum Beispiel Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2 bekommen würde oder nur über 1200 Euro im Monat verfügen würde, würde ihn Prozesskosten überreichen. Die zahlt man aber auch zurück. Kommt drauf an. Ja, wollte ich gerade sagen. Normalerweise wird das eigentlich nicht zurückzubezahlen. Wenn du die nächsten 5 Jahre das gleiche schlechte Einkommen hast, nicht, nein. Ja, richtig. Das wird dann überprüft alle 2 Jahre, glaube ich. Genau. Möchte das der, der die Klage einreicht, tun? Das ist angedacht, aber definitiv müssen wir die 484 Euro vorlegen. Definitiv. Ansonsten müsstet ihr dann jemanden auftreiben bis spätestens Freitag, der aus diesem Ort kommt und von diesem Verbot betroffen ist. Dann könnte man darüber nachdenken. Ansonsten, ja. Nein, also definitiv ist das so angedacht, wir müssen diese Prozessvorauszahlung müssen wir leisten, auch wenn ich jetzt diese Prozesskostenbeihilfe beantragen würde, komme ich drumherum, nicht drumherum, um diese Verwaltungsgebühr zu entrichten. Die würden aber normalerweise von sowas auch abgefangen, weil jemand, der kein Einkommen hat, kann diesen Betrag ja auch nicht bestreiten. Ja, eigentlich sehe ich das genauso, Steffi. Das wird eigentlich mit dem Antrag, wird das ja auf komplette Übernahme der Prozesskostenhilfe bei Gericht beantragt. Ich habe früher Leute geholfen, obdachlos waren vor den Verwaltungsgerichten und da wurde nie eine ganz genau verlangt. Wurde Prozesskostenhilfeantrag unter Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragt, dann würde das auch nicht in irgendeiner Weise für den. Ich finde die Sache nicht schlecht, aber ich finde, das sind ein paar zu viele Risikofaktoren drin. Welche Risikofaktoren? Es gibt wir müssen davon ausgehen, dass euer Streitwert angenommen wird. Ja, er ist eurer Meinung nach gut kalkuliert, aber Gericht ist so ein Faktor, den man manchmal überhaupt nicht berechnen kann. Schon gar nicht, wenn die Gegenseite städtisch oder kommunal ist. Das heißt, da ist das Risiko des Streitwertes gegeben. Wenn die andere Auffassung sind und beantragen einen anderen Streitwert, allein aus Abschreckungsgründen, tun die das und vielleicht kommen die auch damit durch. Das kann der Richter dann entscheiden, ob der das möchte. Dann haben wir den Punkt. Gesetzt den Fall, der Streit wird erhöht und ihr habt keine Aussicht auf Erfolg. Dann sind eure Gerichtskosten viel höher, ihr müsst die Anwaltskosten bezahlen. Du vermutest, da ist kein Anwalt, aber wir können es nicht definitiv sagen. Also es geht sich hier um 484 Euro, die eventuell zu einem Teil anfallen, weil es ja für mehrere Gerichtsverhandlungen ein Betrag ist. Das bezieht sich auch nur darauf, wenn wir verlieren sollten und dann für einen politischen Teil, der uns direkt betrifft, der auch andere Piratenkreise betrifft. In Bochum haben sie auch aktuell den Fall mit dem Glasverbot. Während bei anderen Aktionen vom Landesverband, sorry, aber das kann ich echt nicht nachvollziehen, für die Flauschkont wird 200.000 Euro ausgegeben, für die Paddelei wird Geld ausgegeben, für andere Sachen werden Geld ausgegeben, aber für sowas Politisches, dass da solche Bedenken bestehen, da auch rechtlich gegen vorzugehen, wenn solche Willkür herrscht, das kann ich echt nur noch sehr begrenzt nachvollziehen. Ich hätte nochmal einen Hinweis so zur Pragmatik. Wenn das Gericht einen anderen Streitwert festlegen sollte, kann man die Klage immer noch zurückziehen und meines Wissens nach fällt dann entweder gar kein Gebühr an oder halt nur so eine Ausfallgebühr, dass die ganze Sache nicht stattfindet. Und dann ist das auf jeden Fall nicht in irgendwelchen Bereichen, die uns finanziell gefährden. Sagt irgendjemand was oder ist mein Lampe kaputt? Nee, sagt gerade keiner was, sind alle ergriffen. Also ich glaube, dass wir einfach mal das Risiko eingehen sollten. Wenn das einen Erfolg hat, ist das, glaube ich, ein großer Erfolg, auch den man PR-technisch ausschlachten kann. Insofern bin ich dafür. Genau. Lass uns das Ding abstimmen. So. Also ich bin auch dafür, zumal wir ja gesagt haben, VKV stimmen wir erstmal zu, wenn es nicht irgendwelche größeren Bedenken gibt und das, was halt jetzt danach kommt, das sieht man halt eben nicht und ich würde das Risiko eingehen. Ich schließe mich dem, was Alexander und Christi gesagt haben, an. Ich finde das auch eine gute Sache. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr meint, ich male das zu schwarz. Ich wollte nur die Risiken einfach mal bedacht haben. Aber ich bin überzeugt. So, da fehlen noch ein paar Namen. Wer ist noch dagegen? Ist jemand dagegen? Okay, Fritz ist auch dafür. Ja. Daniel enthält sich. Ja, eben weil es halt, weil ich bei so anwaltlichen Geschichten immer so ein bisschen Angst habe und es einfach ein Drittel unserer VKV-Summe ist. Also nicht, dass ich die Sache schlecht heißen wollen würde, aber ich finde die Sache an sich finde ich halt gut, aber ist ja nur eine Enthaltung. Genau. Okay, gut. Dann hätten wir das Ding auch vom Eis. Gut, dann hätten wir noch das Thema UG. Da war noch was offen. Tja, die Kleinigkeit der Abstimmung. Und ich wollte noch was ergänzen. Ich habe das eben noch gelesen, was ihr geschrieben habt. Zum Thema Get Digital. Wir hatten uns da nach der Sitzung mit Bernd ja noch drüber unterhalten, dass wir das unterschiedlich verstanden haben. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass er ganz klar gesagt hat, dass Get Digital für ihn nur ein Logistiker ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ist schon in der Aufnahme drin, steht vielleicht nicht da drin. Ich habe das nochmal wiederholt. Ich habe das noch ergänzt mit, Retourmanagement, ne? Dieses da. Also das ist in der Aufzeichnung. Beschwerdemanagement und die Logistik, ja. Ja, ja, das ist in der Aufzeichnung drin. Also in der Audioaufzeichnung findest du das. In welcher Aufzeichnung? Oh, jetzt fang nicht du auch noch damit an. Das ändert sachlich aber nichts. Aber nach dem, was zu lesen war, also ich hatte das in dieser Sprechstunde so verstanden, dass da eindeutig gesagt worden ist, dass der Bundesvorstand diese Dinge genehmigen wird in den Landesverbänden. Ja. Da ging es nur um diese kleinen Geschichten, wie eben der Würstchenstand auf dem Sommerfest oder dergleichen. Die Unterscheidung ist intern und extern. Das ist die Unterscheidung. Die genehmigen 3 bis 5 interne Unternehmungen, nenne ich sie mal. Aber das, was wir wollen, ist etwas Externes. Und das steht gar nicht auf der Agenda. Richtig. Und Bernd hat ja auch in der Sitzung gesagt, dass er das dann eben nicht mehr befürwortet, da weiterzumachen. Also ich hätte das anders verstanden und ich würde das tatsächlich so machen, dass der Landesverband dieses jetzt offiziell beantragt und es ist ja unter anderem auch gesagt worden, dass es im Sinne des Zentraleinkaufes große Relevanz gibt, dass die UG auch bei dem Zentraleinkauf einkauft und Dinge bestellt, sodass das dann in dem Sinne ja auch wieder die Logik der Parteienfinanzierung erfüllt, die der Bundesverband dabei sieht, sodass also aus dem Gesichtspunkt heraus würde ich mich sehr wundern, wenn die sich da dann wirklich voll dagegen stellen, sowas zu genehmigen. Das Erste ist, wir haben ja schon den Antrag gestellt. Der ist ja erstmal zurückgestellt worden, weil wir unsere Streitigkeiten beheben sollten. Das Zweite, der Michael hatte gesagt, ja, wir können beim Zentraleinkauf einkaufen. Natürlich kauft nicht die UG, weil die müsste ja dann dem Landesverband wieder die Sachen verkaufen. Das wäre ja nicht zielführend. Ich würde das gerne ergänzen. Ja, wir haben den Antrag gestellt. Der ist abgelehnt worden, von mir aus auch zurückgestellt. Und der zentrale Einkauf, den ich absolut befürworte, nochmal, der hat nichts mit dem Fanshop zu tun, den wir machen wollen. Gar nichts. Da würde ich kein Feuerzeug kaufen. Ja, sind aber trotzdem immer noch an der gleichen Stelle. Wir hatten eben schwungvoll, sind wir auf die Abstimmung zugeritten, tun oder nicht tun, wollten aber noch auf dich warten, Steffi. Das ist nett von euch. Was habt ihr denn sonst noch besprochen? Ich versuche hier gerade noch durchzulesen, aber ich bin irgendwie heute nicht so ganz auf der Höhe. Ziemlich erkältet. Wie, schon wieder? Ja, es war im Abschwung und gestern Abend kam irgendwie ein starker Rückfall. Tja, was haben wir besprochen? Wir sind, also wenn ich die Stimmen des Vorstandes verstanden habe, korrigiert mich da bitte, ist der Tenor machen. Von uns hier? Ja. Ich möchte mich enthalten. Und ich fände auch, dass wir das bitte einzeln abfragen, von oben nach unten. Formuliert ihr mir bitte erstmal einen Antrag? Ja, wir müssten eigentlich erst nochmal das rauskramen, was wir bereits dazu abgestimmt haben. Das war vor 2 oder 3 Sitzungen, meine ich. Ja, wir hatten zuletzt abgestimmt, dass der Michael die Ideenwerkstatt etc. ins Leben ruft und damit nach vorne geht. Genau, das war das. Aber davor gab es noch eine Abstimmung dazu, wo wir gesagt haben, Michael ist der Beauftragte und soll gucken oder soll alles vorbereiten, dass wir zum Notar gehen können und gründen können. Sowas war das, glaube ich. Ja, er soll sich um die Gesellschaft der Verträge Entwürfe schon mal besorgen oder beziehungsweise die wolltest du besorgen und er die Arbeitsverträge und solche Sachen, ja. Und was ist da Stand der Dinge? Dass wir verschiedene Versionen haben. Da haben wir so ein Pad, hatte ich da mal rumgeschickt, das ist auch schon ein bisschen länger her. Da haben wir uns aber dann nie weiter richtig drum gekümmert. Es waren auch alles nur nackte, also Rohentwürfe, die da irgendwo die runterladen kann, sage ich jetzt mal. Es war ja nichts Konkretes für uns. Also ich möchte gerne nochmal sagen, was ich in der Sitzung bzw. im Mumble gesagt habe, nachdem wir dann mit dem Bundesvorstand zusammengesessen, mit dem Bernd in der Sitzung waren halt. Danach hatten wir noch mit einigen im Verwaltungsraum einen kleinen Plausch. Ich halte es nach wie vor nicht zielführend, die UG zu machen, weil wir dann damit zwei konkurrierende Unternehmen ins Leben rufen. Der Bund hat auch oder macht auch einen Shop. Ja, es gibt einiges daran auszusetzen, wie sie es machen und mit wem wir es machen, aber ich denke, wir sollten unsere Kraft darin investieren, an dieser Geschichte mitzuwirken, um das für die Piraten, für alle Piraten positiv zu starten oder auch weiterhin am Leben zu halten. Weil der Bufu, der ist, wie wir auch, alle für ein Jahr gewählt und wenn uns die Arbeitsweise da jetzt gerade nicht gefällt, aus guten Gründen, dann sollen wir da dranbleiben und ja, ich wiederhole mich gerade. Sorry, wenn das heute nicht so gut rüberkommt, ich bin total platt. Also sorry, sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Also wir haben jetzt monatelang versucht, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, mit denen zu quatschen, mit denen übereinzukommen, zu überlegen, wie man das zusammen machen könnte, haben die nach Dokumenten gefragt, haben die nach Vorlagen gefragt, währenddessen wurden wir immer vertröstet, die haben ihr Ding einfach weitergezogen und durchgemacht und werden es auch weiterhin durchziehen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das besser funktioniert hätte zusammen oder dass wir unsere Energie auch da reinstecken können. Aber ich sehe da keine Chance drin. Ich sehe da null Chance drin. Also in einem Punkt muss ich dir widersprechen, Daniel. Zumindest seit ich mit dabei bin, habe ich ein Signal der Zusammenarbeit an den Bund nicht mitbekommen. Es ging immer nur darum, dass wir unser Ding machen wollen und dass wir ein Gutachten von denen haben wollen, ob das, was die machen, überhaupt okay ist. Dieses Gutachten haben wir erwirkt. Und ich denke, wenn wir genauso viel Energie da reinsetzen würden, noch mehr Informationen vom Bund zu bekommen zu diesen ganzen Geschichten, würden wir auch das bekommen. Und dann, übrigens widerspreche ich dir, doch, wir haben in jeder Sitzung gesagt, der Bund ist herzlich eingeladen, wie alle anderen Landesverbände, sich zu beteiligen. Das haben wir immer wieder gesagt. Okay, dann ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. Du kannst es aber auch nicht nachhören, weil es wurde nicht aufgezeichnet. Es war nur eine Sitzung und nicht jede Sitzung. Krähennest, da kannst du es hören. Ich habe euch die Links reingepackt, gerade ins Pad, zu dem, was zur OG in den Vorstandssitzungen war. Hinzu kommt, wenn wir nochmal bei Argumenten sind, auch wenn ich mich damit jetzt nicht gerade beliebt mache, brauche ich bei dem OG-Thema, glaube ich, auch nicht mehr. Ich finde schade, dass erst im Nachhinein rausgekommen ist, zum Beispiel, dass wir überhaupt eine Genehmigung brauchen. Das fand ich so ein bisschen ja schlecht recherchiert, schlecht vorbereitet für ein Projekt, was schon ganz, ganz lange irgendwo mal ins Leben gerufen wurde. Das vielleicht einfach daran liegt, dass der Bund sich das mit der Genehmigung erst überlegt hat, nachdem wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Es steht aber in der Satzung drin und das hätte man wissen müssen. Darauf hätten wir vorbereitet sein müssen. Das ist einfach Gegenrede. Das ist geprüft worden und entweder ist der Nico Kern Anwalt und hat Ahnung oder er ist es nicht. Und der hat es für uns sauber geprüft und er hat gesagt, es gibt einen Widerspruch und es gibt kein Problem. Und ansonsten stimme ich Klaus absolut zu. Für mich sieht es auch so aus, als wenn die Genehmigung im Nachhinein aufgenommen wurde, um das Ganze zu verzögern oder eben zu unterlassen. Die Geschichte ja, Genehmigung ging über die Vorstand Verwaltungsmailingliste, da waren wir gerade gewählt. Aber da gab es das natürlich. Die Info gab es bereits zum LPT, dass diese Dinge genehmigungspflichtig sind, dass dieses Formular kommen wird, dass dann eine Beauftragte ausgeschrieben wird. Das ist alles auf dem LPT in Dortmund direkt schon gesagt worden. Ja, genau. Und wir haben es sofort eingereicht, als es ging für uns. Die hatten kein Formular. Frag mal den Michael, der hat nach dem Formular gefragt und hat erstmal keins gekriegt, weil es das nicht gab. Und dann haben wir es bekommen und haben es sofort ausgefüllt. Ja, wir haben ja vor drei Wochen, ja. Haben wir erstmal danach gefragt. Wir wussten es vorher, aber es gab nichts. Also die konnten uns nichts schicken. Nochmal zu dieser Satzung. Du sagst, ja, der Nico hat das gesagt. Ich lese daraus und ich behaupte von mir, dass ich als Steuerfachangestellte in der Lage bin, Gesetzestexte zu lesen und auch eine Satzung zu lesen. In dem einen Part steht drin, dass es den Landesverbänden und dem Bund vorbehalten bleibt, Geschäftsbetriebe zu machen. Und im nächsten steht drin, dass die Landesverbände und die Kreisverbände das eben nicht dürfen, dass ihnen das untersagt ist. Und das ist kein Widerspruch. Das eine ist eine übergeordnete Sache und darunter ist eine Ergänzung. Das ist ähnlich wie mit der Landessatzung steht über der Kreisverbandssatzung. Nein, da sagt Nico ganz klar, das ist als ein Dokument zu sehen. Und Nikos Interpretation ist da, dass der 24er das für die Untergliederung unter dem Landesverband, die in 7 noch erwähnt werden, ausschließt. Das interpretiere ich ganz genauso. Ja gut, letzten Endes legen wir uns mit dem Bund an, wenn wir das machen. Das müssen wir wissen. Also ich bleib dabei, ich würde gerne Get Digital da raus haben und uns da rein haben, also sprich über den Klabautermann. Das ist der Weg, den ich gerne machen würde. Du weißt, dass sie nur als Logistiker gedacht sind, das ist nicht der Zulieferer. Es gibt aber auch keinen Einkauf bei uns auf der Seite. Auf welcher Seite? Ich verstehe nicht, was du meinst. Auf der Piratenpartei Bund-Seite. Wer ist der Einkauf? Wo ist der? Das musst du den Tom fragen, keine Ahnung. Der hat noch mehrere Ausschreibungen gemacht, der hat auch Angebote bekommen von Zulieferern. Sie würde die sicherlich nennen können. Tom hat ausgeführt Face-to-Customer. Das ist das, was er ist. Das hat er gesagt. Ja, dass er das ist, aber der bekommt doch seine Ware irgendwoher. Frag ihn doch mal, wo er die herbekommt. Ja, das sollte ja normalerweise in den Dokumenten stehen, die dazu gehören, zu diesem Shop-System. Aber ich finde die nicht. Mein Reden, da müssen wir ja ansetzen. Da müssen wir dranbleiben, dass wir das bekommen. Wir haben das Gutachten erwirkt. Wir würden auch alles andere bekommen, wenn wir denen nur ordentlich auf den Sack gehen. Wir haben auch nicht an das Gutachten geglaubt. Das ist Zeitspiel und nichts anderes. Ansonsten glaube ich, das ist auch sachlich egal, welche Rolle da Get Digital spielt. Es tut mir leid, dass ich nicht für euch mit abstimmen darf. Ihr kennt ja meine Meinung zu dem Thema. Aber ihr müsst euch entscheiden. Geht ihr wirklich gegen den Bund oder nicht? Anders geht's nicht. Ja doch, bei Nein gibt's Alternativen, wenn wir nicht dagegen gehen. Natürlich. Also es existieren auch andere Zulieferer, es existieren bereits andere Shops, die schon laufen. Also es gibt da Alternativen schon, aber dann ist halt die Partei da nicht beteiligt und das ist scheiße. Und wenn es dir nur um Get Digital geht, dann lass uns unsere Energien da einsetzen, dass wir das ändern. Ja, ich hab ja letzte Sitzung schon gesagt, ich will, dass wir da mitmachen, dass wir das zusammen machen und nicht gegeneinander. Ganz genau. Das kriegen wir nicht hin, das sehe ich leider absolut nicht. Das sehe ich die aber anders. So. Nein, das wollen die nicht, definitiv nicht. Das hat auch der Bernd gesagt und der Tom hat es auch mehrfach gesagt, also das wollen die nicht. Ich wüsste mir auch, ich hätte es mir im Vorhinein noch gewünscht, aber ich war ja an der Sitzung letztes Mal auch noch dabei. Ich war in den vorherigen Sitzungen dabei zu dem Thema und das dreht sich schon so endlos. Ich sehe einfach nicht, dass die irgendwie bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, auf einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir haben kein Signal gesendet, dass wir daran interessiert sind, an deren System mitzuarbeiten. Wir haben immer nur gesagt, wir wollen unser System machen. Steffi, wie naiv ist das denn? Wenn die wollen würden, wenn Bernd, der ja immer betont, was für eine Expertise hier herrschen würde in NRW, dieses Zückerchen, was er noch immer uns hinhält, dann hätte er auch sagen können, wisst ihr was, NRW, mach doch einfach das für uns. Wir machen den Zentraleinkauf, die sind ja bis zu dem Gutachten noch davon ausgegangen, dass sie es trennen müssen. Dann macht ihr dieses externe Ding, wir machen den Zentraleinkauf. Das kommt doch auch nicht. Warum muss NRW als Bückling oder als Kriecher dahin und muss sämtliche Signale aussenden? Also Entschuldigung, irgendwo ist auch mal Schluss mit Bückling. Es geht nicht um Bückling, sondern es geht ums Prinzip und um die Sache. Und ich sage, lass doch einfach mal dieses zu Persönliche daraus. Es geht darum, dass da ein Shop ist für alle Piraten, für den gesamten Bund. Und dass wir da uns einmischen müssen, wenn das nicht gut läuft. Wenn da eine Firma drin ist, wie ihr sagt, die da nicht rein soll, weil die nicht gut ist, weil die Mist gemacht hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich das ändert und nicht einfach sagen, die haben uns nicht gut behandelt, die haben uns keine Kooperationsbereitschaft erläutert. Wir sind doch hier bei den Piraten. Dann lass uns dafür sorgen, dass sie das tun und gemeinsam an diesem Projekt arbeiten für alle und nicht unser eigenes Süppchen kochen. Wenn du so engagiert darin bist, dann bitte, gerne. Dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber ich kann nicht die Energie jetzt auch noch da reinstecken. Natürlich muss die Transparenz da rein. Und natürlich habe ich habe Swanil mehrmals gefragt, ich habe damals auch Bernd gefragt, was ist mit Get Digital? Die haben versprochen zu spenden. Wisst ihr irgendwas? Die haben eigentlich damals gesagt, die haben nichts gespendet. In der Sitzung jetzt haben sie gesagt, sie wissen von nichts. Ja, dann müssen wir handeln dementsprechend. Dann müssen wir nicht face-to-face fragen, haben die gespendet, sondern müssen wir das eben mal ein bisschen lauter fragen. Dann kommen lauter auch die entsprechenden Antworten und die Reaktionen dazu. Lauter als in dem dick besetzten dicken Engel, wo gesagt wird, ja, dieses Gutachten, das ist eigentlich nur was für Leute, die es verstehen, wo den Leuten gesagt wird quasi, wer dumm ist, darf es nicht lesen. In diesem Rahmen? Ich glaube nicht. Ich sage jetzt nicht dazu, dass man alles so und so auslegen kann. Es ist egal. Ich habe gesagt, wie ich das sehe, lass uns das Ding abstimmen und dann ist gut. Da ist noch jemand im Sprechen. Jo, ich wollte dazu anmerken, der Bund hatte bis zum Sommer kein Interesse an einem Fanshop. Dann hat er gemerkt, dass er pleite ist und Einnahmen aus Spenden braucht und seitdem interessiert man sich dort überhaupt erst für den Fanshop. Und deshalb denke ich, ist das das eigentliche Problem. Das ist jetzt für mich aber in der Aussage kein Mehrwert ist. Also aus welchem Grund man jetzt den Fanshop macht oder nicht, ist ja völlig wurscht. Na, es ist der Grund dafür, warum die auf Zeit spielen, damit sie ihren Fanshop zuerst haben. Ich möchte aber an der Stelle nochmal sagen, dass das, was... Der Kungler hat den Businessplan von euch auseinandergenommen. Und ich habe das bei uns hier, habe ich die gleichen Fragen gestellt. Das ist für mich vom Konzept her, von den Zahlen, die wir da haben, haut es mich nicht um. Es überzeugt mich nicht, dass wir sagen, ich würde da gerne Geld investieren in eine gute Sache, wo wir daraus was generieren. Und zudem noch diese ganze Streitereien in Kauf nehmen. Gut, was ist denn das Betriebskonzept des Bundes? Was stehen denn da für Zahlen drin? Ach, gibt's gar nicht. Doch, das gibt es. Wir müssen uns das nur besorgen, Klaus. Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wir laufen denen, also es tut mir echt leid, aber wir laufen denen seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten laufen wir denen schon hinterher. Wir fragen andauernd bei denen nach. Wann und in welcher Form wurde da nachgefragt? Sowohl in öffentlichen Sitzungen, sowohl als persönliche Mails, sowohl auch im persönlichen Kontakt laufend. Also ich habe den Tom zweimal schon angeschrieben und ihn gebeten, um, wenn er irgendwas hat, mir was zu schicken. Nichts, null. Wichtig nochmal zu wissen, es gab Aktivitäten schon zu Zeiten des alten Vorstands. Da können einige der neuen Vorstände nichts drüber wissen. Das ist okay. Und da muss ich sagen, das ist genau die Phase gewesen, in der Carsten und ich mit den Leuten vom Bund ganz, ganz offen gesprochen haben, wo wir Unterlagen an die Berliner geschickt haben, was wir bisher gemacht haben, was wir vorhaben, was wir wissen. Ich habe dem Tom sogar Preislisten und Artikellisten zukommen lassen und hat mich dann sehr gewundert, dass auf einmal 2 bis 4 Wochen später die mit unserem Konzept um die Ecke kommen. Und das und seitdem herrscht aus Berlin vom Bund Funkstille. Die reden nicht mit uns. Es gibt von deren Seite aus keine Kommunikation. Das ändert alles nichts an der Sache. Ich wollte es nur noch mal gerade stellen, dass wir hier in NRW uns alle Mühe gegeben haben und alle Offenheit gemacht haben. Aus Berlin wird auf Zeit gespielt, aus bekannten Gründen. Michael, das weiß ich. Das weiß ich sehr gut. Da habe ich auch oft mit dem Carsten drüber gesprochen. Und ich kann diesen ganzen Ärger gegen den Bund und auch gegen das, wie die vorgehen, sehr gut verstehen. Wirklich, da bin ich absolut auf eurer Seite. Es ist nicht, dass ich hier in irgendeiner Art und Weise für den Bund Partei ergreifen möchte, beziehungsweise in der Form, wie er da jetzt sitzt. Sondern ich finde, diese Shop-Geschichte, diese Zentraleinkaufgeschichte ist eine super Sache. Ich möchte, dass das allen zugute kommt und dass das zentral eben liegt, nicht in NRW und nicht in der UG, weil es ist einfach über diese Finanzierungsgeschichte für uns momentan auch notwendig. Ich war da auch anfangs anderer Meinung. Wir sind alle mit dem Thema total überfallen worden, als wir zum Vorstand gewählt wurden. Wir sollten das in unserer ersten Sitzung gleich abstimmen, wie wir da vorgehen, wo noch keiner eine Ahnung von irgendwas hatte. Was ich damals auch nicht wirklich positiv fand. Aber das ist die eine Geschichte, was ich auch gut nachvollziehen kann, wie das da gelaufen ist. Aber es muss zu schaffen sein, dass wir den Bund dazu bewegen, uns die Unterlagen zu geben. Die können nicht machen, was wir wollen, was sie wollen. Doch. Machen die schon wochenlang. Das ist eben der Punkt, was ich jetzt leider auch, ich möchte auch deine Intention und deine gar nicht in Abrede stellen, etc. Also ich finde das sehr, sehr begrüßenswert und lobenswert, dass du wie du dein Vorgehen begründest. Die Sache ist einfach nur, die meisten von uns hier aus dem Vorstand, explizit Carsten, wir kennen das halt schon länger, das Thema. Wir haben das auch schon länger auf dem Schirm. Also selbst ich als Nicht-Vorstand vorher, ich hatte das schon auf dem Schirm und mitbekommen, dass es sich irgendwie so ein, ja, zumindest ein zähes Ding ist. So. Und Ja, aber darum sind wir doch Piraten, dass wir so ein Vorgehen nicht akzeptieren. Ich verstehe euch da nicht. Ihr könnt da nicht einfach sagen, dann gründe ich meine eigene Partei oder was. Die Piraten gibt's doch nun schon. Jetzt müssen die auch ordentlich funktionieren. Da niemand dazu was sagt, würde ich gerne noch eine ganz kleine Anmerkung zu Kungler und seinem Businessplan sagen. Gib mir bitte den Businessplan von VW, gib mir 15 Minuten und ich zerfetze den in 1000 Teile. Businesspläne sind Pläne. Michael. Ich habe deinen Plan auch gesehen. Ich behaupte, als Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalterin, ich sehe jeden Tag so ein Kram. Und ja, natürlich, du kannst in allem irgendwas finden. Aber der ist einfach so einfach gestrickt. Manche Sachen fehlen da, andere Sachen sind total überhöht. Wiederum andere Posten sind undurchschaubar. Es sind... Die Handelsspannen nicht wirklich erkennbar. Es fehlt einiges. Also ein Funke Professionalität fehlt mir an dieser Stelle. Und wenn du jetzt sagst, da hat einer von der Sparkasse drauf geguckt, ein Steuerberater, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Auch da kann man einen guten Mitarbeiter und einen weniger guten treffen. Ich möchte euer Engagement damit nicht in Frage stellen, dass ihr das gut machen wollt. Aber auch keiner will deine Kritik in Frage stellen. Darum geht's ja nicht. Okay, worüber stimmen wir denn jetzt hier ab? Das habe ich vor 4 Stunden schon mal gefragt. Kannst du das nochmal sagen, weil du warst so abgehackt, Klaus? Ich hatte die Frage gestellt, worüber wir jetzt hier abstimmen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile... Ja, es ist kurz vor 12. Wir haben noch einen recht anstrengenden Teil vor uns und im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, blicke ich überhaupt gar nicht mehr. Ich muss sagen, dass mich dieses Thema tierisch aufregt und ich da einen fürchterlichen Hals kriege und Mein persönlicher Eindruck ist der, dass von Bundesseite gemauschelt und versteckt wird und selbst auf Nachfragen keine Informationen rausgegeben werden, und das ist alles, aber nur nicht das, was diese Partei eigentlich ausmacht. Und ganz genau. Ja, so, und ganz ehrlich, das ist eine Geschichte, da muss man dann auch irgendwann sagen, wenn da eine Zusammenarbeit nicht geht, dann geht eine Zusammenarbeit nicht. Nee, ein nicht vorhandener Businessplan ist natürlich nicht vertrauenserweckender, weil das ist einfach ein Gemauschel, genauso wie so, wo ist bitte schön hinterlegt, warum sie jetzt Get Digital da als Dienstleister ausgewählt haben und so weiter. Das sind alles jetzt Argumente, die wir uns jetzt schon seit drei Stunden nur heute angehört haben. Können wir nicht einfach mal irgendwas jetzt zusammenfassen und darüber abstimmen? Also Entschuldigung, dass ich jetzt laut werde, aber wenn du sagst, wir stimmen darüber ab und du bringst die gleichen Argumente, die wir jetzt schon fünfmal gehört haben, nochmal, dann hat es auch einen Sinn. Du hast recht. So, also erstmal müssen wir entscheiden, worüber stimmen wir jetzt ab, und dann... Hallo? Ja, es sagt gerade keiner was. Es war so abgehackt auf einmal. Bitte. Also im Prinzip habe ich jetzt aus eurer Diskussion zwei Fragestellungen rausgemacht. Das eine ist zum einen, ob das Ganze überhaupt weiterverfolgt werden soll, und das andere ist, wie kommt man an, gegebenenfalls an die Unterlagen vom Bund, so sie denn vorhanden sind. Also ich möchte noch eine Info mitgeben. Ich habe ja, nachdem das Gutachten gekommen ist, ich hatte jetzt die Tage noch eine E-Mail von Zwanelt bekommen bezüglich des Rechenschaftsberichtes, weil sie gefragt hat, wann denn die Belege kommen etc. Ich habe ihr darauf geantwortet. Weitergehend habe ich sie nach dem Gutachten gefragt, dass ich das gerne weitergeben möchte und dass ich gerne möchte, dass der Shop transparenter ist, dass ich da gerne oder dass wir da gerne unterstützen möchten, das voranzubringen, die Informationen zu verbreiten. Und sie hat gesagt, dass ich mich an Tom wenden soll und dass sie das nicht entscheiden möchte, also nicht verordnen möchte ihm, sondern dass er da halt beauftragt ist und er mir diese Informationen dann geben wird. Ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall mal was formulieren und dann sehen wir weiter. Das dazu nur als Info. Also das Thema, wie ihr schon gesagt habt, kursiert ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich meine mich dran zu erinnern, dass wir beim letzten Mal, oder dass ihr beim letzten Mal überlegt hattet, nochmal eine Sondersitzung zu dem Thema zu machen. Das war quasi das mit Bernd am Montag. Nee, wir wollten nochmal eine extra machen. Da hat sie recht. Wir unter uns. Wollten wir das echt? Ja. Ja, wollten wir. Da wollten wir nämlich auch über diese Gesellschafterverträge etc. sprechen. Okay, dann machen wir es halt anders, nachdem ich jetzt wieder mal sprechen kann. Scheiß Verbindung heute irgendwie. Steffi, du engagierst dich mal Richtung Bund und rupfst die da ein bisschen auseinander, transparenztechnisch. Wir gehen in die nächste Runde, sehr, sehr, sehr, sehr zeitnah, machen das mit den Verträgen und machen dann die Abstimmung. Weil heute um 12 nicht, das bringt nichts, das ist eine Entscheidung, wo teilweise genervte Mitglieder drin sitzen, enttäuschte Mitglieder drin sitzen. Wir gehen weiter. Es gibt auch noch Alternativpläne, die würde ich euch dann auch gerne noch vorstellen, wenn es denn dann soweit ist. Das kann ich jetzt nicht machen. Jetzt spiele ich mal so ein bisschen bunt. Es gibt da noch nichts Genaues, so irgendwas Vages und so. Und da möchte ich auch keine Aufzeichnung haben. Nein, natürlich nicht. Aber um das Bild zu vervollständigen, würde ich gerne sehr zeitnah Sondertermin und dann nochmal darüber und dann endgültig ja oder nein. Denn auf dieses Hin und Her, Hick und Hack und auch diesen ganzen Dunstkreis, der da um den Bund rumschwebt und Scheißstimmung macht, brauche ich auch nicht auf Dauer. Und dann machen wir das einmal abschließend. Da wäre ich auch sehr dafür. Darf ich euch bitten, dass ihr das auf die nächste Tagesordnung drauf setzt? Abschließende Abstimmung über die Gründung einer UG, ja oder nein, und dann ist das Thema endlich durch. Wenn in der Zwischenzeit irgendwer Zeit hat, sich um die Verträge zu kümmern, weil ich habe die nächsten zwei Wochen da definitiv überhaupt keine Zeit für. Ich muss den Rechenschaftsbericht leider fertig machen. Ja, das werden wir finden, denke ich mal, ein bisschen ausarbeiten. Da stecken wir noch ein bisschen Energie rein. Vielleicht sind diese Verträge, die wir da ausarbeiten, ja noch für was anderes gut. Das klingt doch total hervorragend, sodass wir in den nicht öffentlichen Teil übergehen können. Was ist mit dieser Sondersitzung? War da nicht letztes Mal schon die Rede von, dass wir per Doodle feststellen wollten, wollen wir die machen? Ja. Letztes Mal hatten wir gesagt, ich soll mich mit dem Bufo abstimmen wegen dieser Sondersitzung, wenn ich mich erinnere, oder? Ich bin mir da nicht sicher. War das das? Ist ja auch scheißegal jetzt. Nee, wir wollten einen Doodle tatsächlich machen, wann wir uns zu diesem Kram zusammenfinden. Okay, ja, ich würde dann vorschlagen, dass wir diese Sondersitzung zeitnah vor der nächsten LV-Sitzung machen, so dass wir uns da nochmal dieses Themas ergehen können und dann am 27. da quasi die Entscheidung zu treffen. Also ich sag's ja ungern, aber ich sag nur Rechenschaftsbericht. Ja, ist, wie gesagt, du kannst da damit reinhören. Also zuhören geht ja immer, denke ich. Nee, dabei nicht. Also ich kann, während ich mit euch eine Sitzung mache oder zu dem Thema, erstens bin ich da nicht unbeteiligt, das heißt, ich kann nicht einfach nur zuhören. Zweitens kann ich dann dabei nicht arbeiten, weil es ist schon extrem konzentriert mit den ganzen Zahlen, die ich dann zusammenpacken muss, etc. Vielleicht können wir das ja kurz vorher machen. Vielleicht bin ich bis dahin ja schon fertig. Wann machen wir überhaupt die nächste Sitzung? Haben wir schon einen Termin? Nee, noch nicht, weil wir sind noch nicht ganz durch. Ja, also dann können wir jetzt hier auf jeden Fall in dem Protokoll den Teil der Abstimmung zum Thema OG dann wieder rausnehmen. Einige Enttäuschung macht sich bestimmt breit bei einigen Gästen. Ja. Aber ihr schreibt das bitte auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. Ja. Das mache ich sofort, wenn ich das Protokoll fertig habe. Mache ich direkt als ersten Punkt. Und nochmal mein Angebot, was das Thema Verträge und Sonstiges angeht. Ich stehe euch Tag und Nacht zur Verfügung. Ruft an, ich komme, bin im Mumble, was auch immer, ich helfe euch. Du könntest ja schon mal zum Thema Gesellschaftsverträge mal was vorbereiten und auch zum Thema Arbeitsvertrag mal was Konkretes vorbereiten, wie du dir das vorstellst. Also das, was ich reingegeben habe, sind nicht nur blanke Verträge gewesen, sondern da sind zum Teil schon gearbeitete Dinge drin. Ja, das habe ich gesehen, aber das war ja also kein kompletter Entwurf, so wie du den gern hättest. Das war in dem einen standen sinnvolle Sachen drin, dann wieder in dem anderen. Ich hätte gern mal zumindest mal einen so komplett, wie du den gern hättest und vom Gesellschaftervertrag. Dann haben wir schon mal eine Basis, wo wir mit anfangen können, wo wir sagen, nee, das finden wir doof, das hätten wir gern anders oder so. Okay. Ja, Steffi meint, also der Michael meint mit komplett den ersten Teil, den er geschickt hat, das war, glaube ich, der Vertrag, den auch du geschlossen hast mit deiner Company. Und Steffi redet, glaube ich, jetzt von den Textbeispielen in den PDFs, die vier Stück, ne? No. Das waren ja zwei Arbeitsverträge, die der Michael geschickt hat. Der eine war blank und der andere war ein echter. Ja, das konnte man denen jetzt nicht ansehen, wenn man das nicht weiß, weil in beiden standen ja Sachen drin. Aber gut. Nein, ich kann das machen, kein Problem. Ich denke, dass uns das weiterhelfen könnte, ja. Okay. Ich hatte nur noch einmal kurz unten jetzt ins Protokoll Rechtsabteilung geschrieben, da ist schon eine Parallelsitzung zu sehen. Da haben Alex, Dani und ich uns unterhalten nochmal. Sollen wir das Thema weiterverfolgen? Ich denke, es wäre sehr sinnvoll, da wir in nächster Zeit, nein, nicht auf das UG-Thema bezogen, sondern auf unsere Auseinandersetzung auf anderen Feldern sicherlich brauchen werden. Ja, ich bin dafür. Würde der Daniel das auch tun wollen? Was? Ach, du hast den Textchat gar nicht, oder den Dings gar nicht weiterverfolgt darunter. Da haben Alex und ich quasi gesagt, jetzt kann der Daniel ja machen. Und da habe ich gesagt, ich habe nur gesagt, dass er mit Mude sprechen wollte, als ich schon bei dem war, aber und das verpennt habe. Steffi hat doch heute schon mal rumtelefoniert zum Thema Rechtsschutzversicherung. Also ich würde es, aber mir fehlen gerade einfach die Ressourcen für. Also ich brauche auf jeden Fall noch eine Woche, weil ich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen doch mal dieses GEMA-Thema voranbringen wollen würde und das mal in der NRW bald anleiern wollen würde. Also mich ja parallel noch um was anderes zu kümmern, das geht momentan gar nicht. Okay, dann schieben wir das erstmal noch ein bisschen oder gucken mal im Laufe der Woche, wer Zeit und Lust hat, da was zu machen. Okay. Das Ganze mal auf Deutsch? Vertagt. Ja, genau. Ich nehme eure Konversation dann nachher aber raus, ne? Weil das, Ja. Ja, da können wir nachher einen ordentlichen Antrag zu formulieren. und den dann beim nächsten Mal mit einreichen. Okay, nächster Termin. In zwei Wochen. 27.09. steht da schon. Sollen wir die Uhrzeit beibehalten, 20.30 Uhr? Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht einmal nicht den Donnerstag nehmen, weil Donnerstage für Steffi, die ja jetzt nicht da ist, immer sehr bescheiden sind und ob wir das nicht mal auf einen anderen Tag wechseln können, Mittwoch oder was auch immer. Hatten wir nicht gesagt, wir wollten Kontinuität halten? Naja, aber jedes Mal, wenn wir die Sitzung beenden, sagt Steffi, die ja nun mal gerade nicht anwesend ist, bitte kein Donnerstag, bitte kein Donnerstag. Deswegen verabschieden wir das jetzt. Ne, Moment, ich war aber auch mal gegen Donnerstag. Ja. Fitz, dein Telefon klingelt. Nee. Ruf mal einer Fitz dem an. Ist lautlos, ist egal. Die Sache mit dem Donnerstagtermin war doch, dass unsere Lieblingsprotokollantin da außer Donnerstags immer Schwierigkeiten hat, ne? Naja, die ist so, ja. Doch wohl nochmal gebacken bekommen, dass wir das selber machen können. Okay, wenn du das Protokoll machst. Schreibt. Ja, wir haben beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, auch alle gemeinsam im Protokoll rumgeschrieben. Ja, genau. Das war furchtbar. Und dann viel dafür gekriegt. Und womit? Mit Recht. Also was ich euch im Notfall anbieten kann, dann kriege ich zwar Hof von meinem AK, wäre der Sonntagabend. Was? Da kriege ich aber Haue zu Hause. Nee, also... Ich kann es nun mal nicht ändern, ich bin nun mal Nachtarbeiter. Unter der Woche ist schlimm genug, aber Sonntag? So, wieder da. Hallo Steffi, ich versuche gerade irgendwie es zu schaffen, dass du nicht den Donnerstag nächstes Mal wieder hier sein musst. Oh, das ist schön. Aber wir haben schlechte Karten, oder? Ja, gerade diskutieren wir darüber, dass es ja nicht möglich sei, dass wir irgendwie das Protokoll schreiben. Wie? Können wir das nicht? Okay, Steffi und Chrissy schreiben das Protokoll nächste Mal. Dann dürft ihr euch auch einen anderen Tag aussuchen. Ach, wenn die Claudia uns das wieder so schön vorbereitet, wie die das immer macht, dann kriegen wir das hin. Oder, Chrissy? Ich wollte gerade fragen, ob ihr das Protokoll dann auch vorbereitet. Jetzt willst du mich aber ärgern, oder? Nee, vielleicht versteht ihr mich dann mit meinem Gemecker mit den Mails in letzter Zeit. Oh, das verstehe ich total gut. Da habe ich heute mit dem Carsten noch drüber gesprochen. Auch wenn ich da kein gutes Beispiel bin. Ich auch nicht, aber ist egal. Ich habe gesagt, wir müssen halt disziplinierter arbeiten. Ja, Carsten hat das Problem, wenn ich die Faxen dicke habe, rufe ich ihn immer an. Och, das macht nichts, weil wenn sie mich anruft, kriegt sie ja direkt wieder Arbeit. Also von da ist das nicht so häufig. Also da die Claudia uns ja mal erklären wollte, wie das alles läuft und was da irgendwie mal gut gemacht werden muss. Ich habe keine Ahnung, was ich immer falsch mache oder ob ich überhaupt irgendwas falsch mache. Und dementsprechend fände ich das auch mal ganz gut, wenn wir da mal drüber sprechen. Ja, dann macht einen Termin. Ich schreibe das Protokoll freiwillig nächstes Mal. Das, ja. Das ist ja super, dann haben wir das ja geklärt. Also mir geht jeder Wochentag, ist mir egal. Ja, dann Donnerstag. Gut, Donnerstag. Dafür. Ich auch. Schlage alternativ den Dienstag vor. Nö. Mittwoch. Claudia? Mittwoch. Ja. Schaffst du denn trotzdem das vorzubereiten bis dahin? Das kann ich machen, ja. Wenn ihr euch auf den Mittwoch einigt, dann bin ich, das sollte ich jetzt nicht laut sagen, wahrscheinlich ab 23 Uhr ungefähr da. Auf eine Vorbereitung bin ich doch angewiesen, wenn ich das schreiben sollte. Also ich bin für Mittwoch. Gibt es Gegenstimmen für Mittwoch? Ja, ist okay. Veto. Mittwoch. Mittwoch. Es gab bisher nur ein Veto. Zwei. Veto, weil du bist Vorsitzender im Smart-Eingang. Nein, bin ich nicht mehr. Ich habe das abgegeben, weil ich überraschenderweise einen anderen Vorstandsjob angenommen habe, der mich ungefähr 12-mal so viel Zeit kostet. Okay, also 26. 26. Um 24 Uhr. Okay, bleiben wir bei den 20.30 Uhr, ja? 44.30 Uhr. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Wir werden uns wiedererkennen. 61.32 Uhr, ne? Ne, 44 war ganz gut. Ja. Sind wir jetzt albern? Wir 13, haben noch 37, so viel vor 30. uns. Und so viele ernste Dinge. Oh ja. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt in den nicht öffentlichen Teil, Schlucht, und ja, dann würde ich erstmal recht herzlich allen Zuhörern für ihre Geduld danken und wir hören uns dann am 26. wieder.